Sie hören Die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört, von Peter R. Neumann, gelesen von Frank Arnold, ein Hörbuch des Argon Verlags. Einleitung. Dies ist ein Buch über Ideen und ihre Konsequenzen. Es zeigt, wie der Westen, der noch vor 30 Jahren als unschlagbar galt, sich mittlerweile selbst zerstört. Es dokumentiert die Entwicklungen, die dazu beigetragen haben. Und es zeigt, dass sein Niedergang paradoxerweise auf denselben Ideen beruht, die ihn einst so stark machten. Die Schlussfolgerung ist nicht, dass der Westen andere Ideen bräuchte oder ganz auf sie verzichten sollte, sondern dass er sie neu formulieren muss, als nachhaltige, pragmatische Moderne. Doch was ist der Westen überhaupt? Der Westen, so wie ihn dieses Buch versteht, ist keine Himmelsrichtung und keine politische Allianz. Er ist vor allem eine Geisteshaltung. Sein Ursprung liegt in den Ideen der Aufklärung, die sich ab dem 17. Jahrhundert zuerst in Westeuropa und anschließend in Nordamerika verbreiteten. Zu ihren Pionieren gehören Wissenschaftler und Philosophen wie der Engländer Francis Bacon, 1561 bis 1626, und der Franzose René Descartes, 1596 bis 1650, die sich mit Fragen der Metaphysik und Erkenntnistheorie beschäftigten. Ihre Antworten, die unter Intellektuellen, in Kaffeehäusern und Freimaurerlogen heftig diskutiert wurden, waren für damalige Verhältnisse revolutionär. Menschen müssten sich nicht ihrem Schicksal fügen, Fortschritt sei möglich, alles lasse sich verstehen, solange der Erkenntnisprozess auf Vernunft beruht und sich an dem orientiert, was logisch und messbar ist. Diese Ideen waren eine Kampfansage an den Status quo. Dass alle Menschen Vernunft besaßen und ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen konnten, ließ sich mit dem Absolutheitsanspruch von Kirche und feudalistischen Herrschern nicht vereinbaren. Aus der wissenschaftlichen Revolution wurde im Laufe der Zeit deshalb eine politische. 135 Jahre nachdem Descartes seinen berühmten Satz »Ich denke, also bin ich« formuliert hatte, proklamierten die Einwohner der britischen Kolonien in Nordamerika ihr Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Und wiederum ein Jahrzehnt später stürmten die Revolutionäre in Frankreich im Namen von Freiheit, Gleichheit und Menschenrechten die Bastille. Dies waren die wichtigsten und bis heute prägendsten Ereignisse, die der liberalen Moderne und damit dem Westen ihren Inhalt gaben. Sie schufen die Voraussetzung für das, was der britische Historiker Niall Ferguson als Killer Apps der westlichen Moderne beschrieb, die Kombination aus Wissenschaft und Technologie, ökonomischem Wettbewerb, Rechtsstaat und Demokratie. Einer der entscheidenden Gründe für ihren weltweiten Siegeszug war, dass diese Ideen von Anfang an als universell, das heißt im Prinzip für jeden Menschen gültig formuliert waren. Alle Menschen, nicht nur Franzosen oder Amerikaner, waren politisch gleich. Jeder hatte das Recht auf fundamentale Freiheiten und Würde. Und obwohl Sklaverei und Kolonialismus zeigten, dass Anspruch und Realität oftmals weit auseinanderklafften, war ihre Anziehungskraft enorm und reichte weit über den christlich-abendländischen Kulturkreis hinaus. Die Verbreitung westlicher Ideen wurde zur historischen Mission. Niemand zweifelte daran, dass eine Welt, in der alle Menschen in den Genuss liberaler und moderner, das heißt westlicher Werte kämen, gerechter, freier, wohlhabender und friedlicher sein würde. Heutzutage sind die Ideen der liberalen Moderne so selbstverständlich, dass sich kaum jemand vorstellen kann, wie es anders sein sollte. In Ländern, deren Gesellschaften sich an westlichen Ideen orientieren, leben die Menschen länger als je zuvor. Krankheiten, die einst Millionen getötet haben, sind ausgerottet. Marktwirtschaft und Wettbewerb haben beispiellosen Wohlstand geschaffen. Fast alle Staaten, die von westlichen Ideen geprägt wurden, sind Demokratien mit freien Wahlen, unabhängigen Gerichten und individuellen Freiheitsrechten, die ihre Bürger vor staatlicher Verfolgung schützen. Dass die menschliche Existenz stets einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz sei, wie der englische Philosoph Thomas Hobbes 1588 bis 1679 im 17. Jahrhundert schrieb, gilt in Europa und Nordamerika nur noch für eine Minderheit. Doch in Wirklichkeit ist die liberale westliche Moderne ein Paradoxon. Viele der Gründe für die Unordnung, die dieses Buch beschreibt, liegen in genau den Werten und Ideen, die die westlichen Gesellschaften so erfolgreich gemacht haben. Moderne Technologie, Wissenschaft und Wettbewerb begründen den Wohlstand des Westens, aber sie tragen gleichzeitig zu seiner Spaltung bei. Demokratie, Freiheit und universelle Menschenrechte sind seine höchsten Errungenschaften, doch ihr Export stößt oftmals auf Widerstand. Die dunkle Seite des Westens trat in den vergangenen Jahrzehnten besonders deutlich hervor. Eine Ursache dafür ist die Globalisierung, mit der sich die Fliehkräfte der liberalen Moderne nochmals verstärkt haben. Statt einzelner Volkswirtschaften gibt es einen Weltmarkt, dessen Liefer- und Produktionsketten sich über den gesamten Globus erstrecken. Das Internet sorgt dafür, dass alle überall miteinander vernetzt sind. Offene Grenzen und geringe Transportkosten machen es möglich, Orte zu erreichen, von denen vorherige Generationen nur träumen konnten. Und statt sich nur damit zu beschäftigen, was im eigenen Dorf oder Land passiert, haben die meisten Menschen ein größeres Bewusstsein dafür, was in anderen Teilen der Welt geschieht. Für viele sind diese Entwicklungen positiv, aber längst nicht alle haben im gleichen Maße von ihnen profitiert. Durch die Globalisierung ist die Welt nicht nur geschrumpft, sondern auch anstrengender geworden, effizienter und wohlhabender, aber auch schneller, komplexer und aggressiver. Der polnisch-britische Soziologe Sigmund Baumann meinte, die Moderne habe sich mit ihr radikalisiert. Solche Kritik am Westen ist nichts Neues. Bereits vor 100 Jahren diagnostizierte der konservative französische Philosoph René Guénon eine Krise der modernen Welt und sagte ihren baldigen Niedergang voraus. Die Entwicklungen, die er dafür verantwortlich machte, waren genau diejenigen, die die Befürworter der liberalen Moderne optimistisch gestimmt hatten. Doch statt Fortschritt sah Guénon in moderner Wissenschaft und Technologie seelische Entwurzelung und einen Verlust an Spiritualität. Ideen wie Demokratie und Gleichheit waren seiner Auffassung nach nicht nur falsch, sondern zerstörten die natürliche Ordnung, führten zu politischem Chaos und stürzten Gesellschaften ins Unglück. Für Guénon war die gesamte Geschichte der Aufklärung eine spirituelle Katastrophe, die nur durch eine Rückkehr zu traditionellen, das heißt vormodernen Werten, abgewendet werden könne. Ein bekanntes italienisches Sprichwort bringt es auf den Punkt. Es ging uns besser, als es uns schlechter ging. Doch genau darum geht es in diesem Buch nicht. Die Errungenschaften des Westens sind unbestritten. Die Uhr lässt sich nicht zurückdrehen. Niemand will das Internet abschalten oder auf moderne Medizin verzichten. Politische Ideen wie Gleichberechtigung und universelle Menschenrechte sind tief in unserem Denken verankert und lassen sich, Gott sei Dank, nicht so leicht daraus entfernen. Dieses Buch ist kein Plädoyer für eine Abkehr von der liberalen Moderne, wie sie Guénon herbeisehnte, sondern ein Aufruf zu ihrer Erneuerung. Es formuliert Leitideen für einen Westen, der ehrlicher zu sich selbst und anderen ist, vor allem aber einen, der pragmatischer und inklusiver handelt. Ideen oder Interessen? Natürlich ist dieses Buch nicht das erste, das sich mit den Problemen und Widersprüchen des Westens beschäftigt. Die Frage, was der Westen ist, wofür er steht und ob er eine Zukunft hat, beschäftigt Forscher und Kommentatoren seit Jahrzehnten. Grob gesprochen gibt es dabei drei Denkschulen. Die erste ist die linke oder antiimperialistische Tradition, für die im deutschsprachigen Raum Autoren wie der Publizist Michael Lüders und in Amerika der Sprachwissenschaftler Noam Chomsky stehen. Deren Meinung nach repräsentieren die vermeintlich altruistischen Ideen des Westens nur einen Vorwand, um knallharte wirtschafts- und machtpolitische Interessen durchzusetzen. Die wahren Schurkenstaaten seien nicht China, Russland oder der Iran, sondern Amerika und seine europäischen Juniorpartner. Die USA sind kein selbstloser Hegemon, so Lüders, sondern ein Imperium. Und ein Imperium betreibt grundsätzlich eine imperiale Politik. Dem entgegen steht die liberale oder idealistische Denkschule, die in Deutschland von dem Historiker Heinrich August Winkler und im englischsprachigen Raum von seinem Kollegen Niall Ferguson repräsentiert wird. Im Gegensatz zu den Anti-Imperialisten sind Idealisten davon überzeugt, dass es der Westen mit seinen Ideen ernst meint, dass er von ihnen definiert und zusammengehalten wird und dass ihre Verbreitung seine historische Mission ist. Das bedeutet nicht, so Winkler, dass er keine Fehler mache oder niemals Eigeninteressen verfolge. Doch im Unterschied zu allen anderen Staatsphilosophien, Machtblöcken oder Imperien besitze der Westen die Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Gerade weil der Westen liberal und demokratisch sei, würden Fehlentwicklungen niemals lange unter den Teppich gekehrt, sondern, früher oder später, die entsprechenden Konsequenzen gezogen. Westliche Werte und Ideen seien deshalb nicht ein Vorwand, wie von den Anti-Imperialisten behauptet, sondern der Grund für andauernde Stärke und Erneuerungsfähigkeit. Winklers optimistische Schlussfolgerung? Die korrigierende Kraft dieses Projekts hat sich bewährt, aber noch längst nicht erschöpft. Die dritte Position ist die der Realisten, zu denen man in Deutschland den Sicherheitsforscher Carlo Marsala und in Amerika den Politikwissenschaftler John Mearsheimer zählen könnte. Genauso wie die Idealisten sind sie überzeugt davon, dass westliche Politik von liberal-modernen Ideen bestimmt wird, doch im Gegensatz zu ihnen halten sie dies für einen Fehler. Ihrer Meinung nach ist es die liberal-moderne Mission, die den Westen in so viele unnötige und kostspielige Abenteuer gestürzt hat, dass seine Vormachtstellung nun zur Disposition steht. Anders als die Anti-Imperialisten wollen sie nicht, dass der Westen deshalb von der Verfolgung seiner Interessen ablässt. Vielmehr soll er damit endlich ernst machen. Laut Marsala bedeutet eine realistische Außen- und Sicherheitspolitik zunächst einmal, die gegebenen Bedingungen zu akzeptieren und nicht länger einem Traumbild der liberalen Weltordnung hinterherzujagen. Dieses Buch baut auf allen drei Denkschulen auf, vertritt aber eine Position, die sich von ihnen unterscheidet. Die Anti-Imperialisten haben Recht darin, dass der Westen nicht nur Werte, sondern auch eigene Interessen verfolgt. Doch es stimmt nicht, dass westliche Werte bloß Vorwand sind. Wie viele Kapitel dieses Buchs zeigen, war der Wunsch, liberal-moderne Vorstellungen zu verbreiten, oftmals ein ehrliches und enthusiastisches Anliegen. Wenn es zu einem Konflikt zwischen Ideen und Interessen kam, gab es häufig den Versuch, diese miteinander zu versöhnen. Und in vielen Fällen waren die vermeintlichen Interessen so sehr durch Werte definiert, ein geeintes Europa, eine demokratische Welt, Freihandel, dass sich das eine nicht mehr von dem anderen trennen ließ. Die Idealisten liegen also richtig, wenn sie behaupten, dass westliche Werte öfter entscheidend sind als vermutet. Doch ihre Vorstellung, dass der Westen nur Gutes über die Welt gebracht oder seine Fehler stets und überall innerhalb kurzer Zeit korrigiert hätte, ist naiv. Zwar stimmt es, dass demokratische Institutionen westlichen Ländern die Möglichkeit gaben, schneller auf gesellschaftliche Veränderungen, etwa durch die rechtliche Gleichstellung von Frauen oder Minderheiten, zu reagieren. Aber wenn Fehlentwicklungen außerhalb der eigenen Länder stattfanden, dauerte es oftmals viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, bis sich die richtige, moralisch korrekte Auffassung durchsetzte. Der Kolonialismus zum Beispiel, von dem westliche Länder jahrhundertelang profitierten, wurde nicht abgeschafft, weil sich in westlichen Gesellschaften dagegen Widerstand oder der Wille zur Selbstkorrektur regte, sondern weil die Kolonien dagegen ankämpften. In ihrer Analyse des Problems ist die realistische Position deshalb diejenige, die der Realität am nächsten kommt. Mit seiner naiven, wertegeleiteten Politik hat sich der Westen oftmals ins eigene Bein geschossen. Und statt sich selbst zu korrigieren, Wie von den Idealisten gehofft, hat er die eigenen Fehler häufig noch schlimmer gemacht. Aber die Schlussfolgerung der Realisten ist nicht nur falsch, sondern widersprüchlich. Wenn der Westen eine Ideengemeinschaft ist, dann käme es einer Selbstzerstörung gleich, das eigene Ideengerüst für hinfällig zu erklären. Würden westliche Länder nur noch ihre eigenen Interessen verfolgen, gäbe es keine Gemeinsamkeit mehr, und auch innerhalb Europas wäre jeder auf sich allein gestellt. Die Antwort auf die Krise des Westens kann deshalb nicht darin liegen, die eigenen Werte aufzugeben, sondern, wenn überhaupt, darin, diese neu zu erfinden. Was dieses Buch fordert, ist daher etwas Neues. Weder zynischen Anti-Imperialismus noch naiven Idealismus, sondern eine realistische Analyse der aktuellen Krise, ohne dabei die erfolgreichen und identitätsstiftenden Ideen des Westens über Bord zu werfen. Nicht zuletzt der Ukraine-Konflikt hat gezeigt, dass viele Menschen eine auf Werten beruhende Politik wollen und dass diese die Umsetzung gemeinsamer Politik erst möglich macht. Der Trick besteht darin, Probleme zu identifizieren und sie mit liberal-modernen Mitteln zu lösen. Eine nachhaltige Moderne würde versuchen, genau dies zu tun. Über dieses Buch. Dieses Buch entstand aus der langjährigen Beschäftigung mit Problemen der Außen- und Sicherheitspolitik, doch in zahlreichen Kapiteln geht es auch um innenpolitische, ökonomische oder technologische Entwicklungen. Der rote Faden sind die liberal-modernen Ideen, die das Denken politischer Eliten in westlichen Ländern geprägt und ihre Einstellung zu neuen Herausforderungen, seien sie innen-, außen- oder wirtschaftspolitischer Natur, bestimmt haben. Wenn die hieraus resultierende Analyse etwas über diese Ideen selbst aussagt, dann wäre es, wie umfassend ihr Einfluss ist und wie eng sie miteinander verflochten sind. Der Begriff Elite ist dabei ein notwendiges, wenn auch schwammiges Hilfskonstrukt. Zu Eliten oder, je nach Kontext, Politikeliten, Wirtschaftseliten oder Sicherheitseliten zählen Personen, die zu politisch relevanten Themen Ideen formulieren und dadurch Einfluss auf das Denken von Entscheidern oder den Entscheidungsprozess selbst gewinnen. In den wenigsten Fällen geschieht dies im Geheimen, sondern meist durch Gastbeiträge, Magazinveröffentlichungen, Interviews, Reden oder andere öffentliche, wenn auch oftmals von der Bevölkerung wenig beachtete Interventionen. Wie das Buch zeigt, gibt es unterschiedliche Eliten, die sich nicht zu jedem Zeitpunkt oder bei jedem Thema einig sind. Um einen besseren Eindruck davon zu bekommen, welche Ansichten zu bestimmten Zeitpunkten einflussreich waren, wurden deshalb 75 semi-strukturierte Interviews mit Experten und Entscheidungsträgern durchgeführt, die viele dieser Debatten miterlebt oder mitbestimmt haben. Das daraus entstehende Ideen- und Stimmungsbild mag nicht vollständig sein, doch ist es differenzierter und empirisch besser belegt als in den meisten Büchern aus dem Genre. Ein weiteres Merkmal ist der Blick auf Europa. Viele Bücher über den Westen konzentrieren sich fast ausschließlich auf die Rolle der Vereinigten Staaten und behandeln Europa als Anhängsel, das von Amerika wahlweise dominiert, mitgeschleppt oder verführt wird. Doch obwohl Amerika zweifellos der politisch, wirtschaftlich und militärisch bedeutendste Staat des Westens ist, haben europäische Staaten bei vielen Ereignissen eine wichtige und eigenständige Rolle gespielt, wenn auch auf unterschiedliche Weise. So ist Europa ähnlich stark von liberal-modernen Ideen geprägt wie Amerika und vertritt sie mit großem Selbstbewusstsein. Neben Amerika reflektiert dieses Buch deshalb, wo notwendig, auch Debatten in Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Der Hauptteil des Buchs besteht aus 18 Kapiteln, die jeweils ein bestimmtes zentrales Ereignis oder eine grundlegende Entwicklung aufarbeiten. Meist folgen sie einer ähnlichen Struktur. Zunächst geht es darum, die Debatten zu einem bestimmten Thema zu verstehen, danach die politischen Entscheidungen, die daraus gefolgt sind, und schließlich die Konsequenzen, die diese Entscheidungen hatten. Wie zu Beginn erwähnt, Dies ist ein Buch über Ideen und ihre Konsequenzen. Die thematischen Kapitel sind zusammengefasst in 4 Teilen, die einer chronologischen Struktur folgen. Der erste Teil, Optimismus, umfasst die 90er Jahre und zeigt, wie optimistisch Eliten zunächst die Zukunft des Westens einschätzten. Statt sich mit neuen Gefahren auseinanderzusetzen, hoffte man auf eine Welt, in der der Sieg des Westens im Kalten Krieg von Dauer war, es keine ideologischen Gegner mehr gab und sich Demokratie und Marktwirtschaft überall durchsetzen würden. Das böse Erwachen erfolgte mit den Anschlägen vom 11. September 2001. Im zweiten Teil, Hybris, geht es vor allem um die trotzige und von westlicher Selbstüberschätzung geprägte Reaktion auf diesen Schock, die zu desaströsen Kriegen in Afghanistan und dem Irak führte. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit der globalen Finanzkrise, die die Illusion von der Überlegenheit des westlichen Wirtschafts- und Finanzsystems begrub. Der dritte Teil beschreibt die daraus resultierende Ernüchterung in der ersten Hälfte der 2010er Jahre. Am deutlichsten wurde diese Haltung an der völlig unzureichenden westlichen Antwort auf den arabischen Frühling, die die Situation in Libyen und Syrien dramatisch verschlimmerte und globale Herausforderungen wie Terrorismus und Migration noch verschärfte. Genauso dramatisch war die Krise des europäischen Einigungsprojekts, der ein weiteres Kapitel gewidmet ist. Aus heutiger Sicht vielleicht am wichtigsten: Bereits während dieser Periode entstand mit dem revanchistischen, antiliberalen Russland Wladimir Putins ein autoritärer Gegenentwurf, dessen aggressive Kampagne gegen den Westen besonders von deutschen Eliten überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Der letzte Teil, Backlash, beschäftigt sich mit der aktuellen Situation. Einem Westen, der gespalten ist und sich in der Auseinandersetzung zwischen liberalen und autoritären Kräften selbst zerfleischt. Auf der anderen Seite ein aufsteigendes China, dessen technokratische Version der autoritären Moderne viel stärker, erfolgreicher und zukunftsweisender erscheint als der Westen. Sowie die existenzielle Herausforderung durch den Klimawandel, auf die weder liberale noch autoritäre Moderne bisher eine überzeugende Antwort gefunden haben. Ist der Westen also noch zu retten? Die Schlussfolgerung dieses Buchs lautet: Ja, aber nur, wenn er sich als nachhaltige Moderne neu erfindet. Teil 1: Optimismus 1990 bis 2000. Kapitel 1: Die neue Weltordnung. Die Idee einer neuen Weltordnung, die westliche Politiker nach Ende des Kalten Krieges verfolgten, war eine optimistische, liberale Fantasie. Den ersten Versuch, sie für sich zu reklamieren, unternahm der amerikanische Präsident George H.W. Bush. Im September 1990, weniger als ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer und Amerikas Sieg im Irakkrieg, sprach er vom Beginn einer neuen Ära, in der die Nationen der Welt gedeihen und in Harmonie miteinander leben könnten. Nach der Beendigung des Ost-West-Konflikts, so Bush, bestehe die Möglichkeit, eine Welt zu schaffen, die ganz anders ist als die, die wir kennen. Eine Welt, in der Rechtsstaatlichkeit das Gesetz des Dschungels ersetzt. Eine Welt, in der Nationen die gemeinsame Verantwortung für Freiheit und Gerechtigkeit anerkennen. Eine Welt, in der die Starken die Rechte der Schwachen respektieren. Bush verwendete den Begriff Neue Weltordnung, New World Order, in den darauf folgenden Monaten fast 50 Mal, doch seine genaue Bedeutung blieb unklar. Bushs Äußerungen waren vage und es gab niemals ein Konzept oder Strategiepapier, das sie konkretisiert hätte. Ab Mai 1991 tauchte die neue Weltordnung in den Reden und Statements von Bush plötzlich nicht mehr auf. Sogar in seiner außenpolitischen Autobiografie spielte sie praktisch keine Rolle. Bushs Sicherheitsberater und Co-Autor Brent Scowcroft sagte später, der Ausdruck sei bloß ein Slogan gewesen. Die einzigen, die scheinbar wussten, was es mit dem Begriff auf sich hatte, waren die Verschwörungstheoretiker. Sie interpretierten die neue Weltordnung als eine Art globalistische Diktatur, die angeblich von Freimaurern, Illuminaten, Satanisten, Juden und anderen dunklen Mächten angestrebt wurde. Während der 90er Jahre glaubten sie, dass Bush Amerika abschaffen und durch eine Weltregierung ersetzen wolle. Auf Flugblättern hieß es, Millionen amerikanischer Verräter hätten sich bereits zu Sklavenhaltern der neuen Weltordnung ausbilden lassen. Jeder Helikopter, der irgendwo in Amerika gesichtet wurde, galt als Vorbote einer bevorstehenden Invasion. Als Beweis wurden Reden zitiert, in denen Bush von Partnerschaft mit Russland und einer stärkeren Rolle für die Vereinten Nationen gesprochen hatte. Doch die wahre Bedeutung von Bushs neuer Weltordnung lag nicht in ihrem Inhalt, sondern in ihrer Symbolik. Aus amerikanischer Sicht hatte der Westen den Kalten Krieg nicht nur beendet, sondern gewonnen. Die Menschen, die in Osteuropa auf die Straße gegangen waren, wollten keinen besseren Kommunismus, sondern Freiheit und Demokratie. Für Bush und seine Mitstreiter war es selbstverständlich, dass eine westlichere Weltordnung fairer und gerechter sein würde. Es gab keinen Widerspruch zwischen amerikanischer Leadership und einer stärkeren Rolle für die Vereinten Nationen. Auch wenn Bush und die amerikanische Regierung noch keine genaue Vorstellung davon hatten, wie sie aussehen würde, die Idee der neuen Weltordnung war Ausdruck eines liberalen Optimismus, der ihren geopolitischen Ansatz während der gesamten 90er Jahre prägte. Und es waren nicht nur die Amerikaner. Auch und gerade in Europa war die Zuversicht, dass die neu entstehende Weltordnung friedlicher und gleichzeitig demokratischer sein würde, allgegenwärtig. Klaus Naumann, damals Chef der Bundeswehr, erinnert sich. Dieser Kalte Krieg war eine gigantische Anspannung. Und als er dann zu Ende ging, gab es erstmal ein Riesengefühl der Erleichterung. Wir haben's geschafft. Darauf folgte ein Optimismus, der seinen Höhepunkt in der Charta von Paris vom November 1990 fand. Darin wurde die Idee einer Sicherheitszone von Vancouver bis Vladivostok formuliert, in der es Gewaltverzicht gab, Achtung der Grenzen, Freiheit. Das war der Moment, wo wir in Europa die Hoffnung hatten, wir könnten nach der Anspannung des Kalten Krieges wirklich eine Zone des Verstehens, des Friedens schaffen. Diese Hoffnung hatten wir alle. Die nachfolgenden Kapitel in diesem Teil des Buches beschäftigen sich mit verschiedenen Politikbereichen, in denen dieser Optimismus das politische Denken westlicher Politikeliten besonders stark geprägt hat. Der Sicherheitspolitik, der Hoffnung auf eine Demokratisierung Russlands und Chinas, dem technologischen Fortschritt und dem Glauben an ein Ende des Terrorismus. In diesem Kapitel geht es um die Vision selbst und die Grenzen, an die sie bereits früh und selbst auf scheinbar freundlichem Terrain stieß. Freie Menschen. Der liberale Optimismus der 90er Jahre beruhte auf zwei Überzeugungen, die innerhalb westlicher Politikeliten weit verbreitet waren. Die erste davon war der vermeintlich unaufhaltbare Siegeszug der liberalen Demokratie. Zu ihrem wichtigsten Fürsprecher wurde der Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der wenige Monate vor dem Fall der Berliner Mauer einen Artikel mit dem provokanten Titel »Das Ende der Geschichte« veröffentlicht hatte. Er führte darin aus, dass der Zusammenbruch des Kommunismus nicht bloß Zufall oder eine Verkettung glücklicher Umstände gewesen sei, sondern das Ergebnis einer historischen Dialektik. Im Laufe von zwei Jahrhunderten habe sich die liberale Demokratie gegen die Monarchie, den Faschismus und den Kommunismus als beste und finale Regierungsform durchgesetzt. Kein anderes System sei besser dazu geeignet, fundamentale menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. In keinem anderen System gäbe es effektivere Mechanismen zur Lösung von Konflikten. Und kein anderes System habe das Streben nach individueller Würde und gegenseitiger Anerkennung, das bereits in der dialektischen Philosophie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel seinen Niederschlag fand, besser zum Ausdruck gebracht. Fukuyama behauptete nicht, dass es fortan keine gewaltsamen Konflikte mehr geben würde. Was er mit dem Ende der Geschichte meinte, war ein Ende des ideologischen Wettbewerbs. Mit dem Zusammenbruch des Kommunismus habe die liberale Demokratie ihren letzten großen Rivalen besiegt. Natürlich könne es auch in Zukunft zu Kriegen kommen, so Fukuyama, doch die großen, systemischen Konflikte des 20. Jahrhunderts seien, wortwörtlich, Geschichte. Solange es keinen bedeutenden Staat gebe, der eine attraktive ideologische Alternative anzubieten habe, stehe der Ausbreitung der liberalen Demokratie nichts mehr im Wege. Fukuyamas Artikel traf den Nerv der Zeit. Bereits wenige Wochen nach seiner Veröffentlichung war die Ausgabe des National Interest, in der er erschien, ausverkauft. Die wichtigsten Zeitungen der Welt widmeten ihm ganzseitige Besprechungen. In der New York Times hieß es, das Ende der Geschichte sei eines der angesagtesten Gesprächsthemen des Sommers. Und obwohl es Widerspruch, Skepsis und unterschiedliche Interpretationen gab, setzte sich Fukuyamas These innerhalb kurzer Zeit durch. Die Position von Henry Now, führender Außenpolitik-Experte der Republikanischen Partei und hochrangiger Beamter während der Präsidentschaft von Ronald Reagan, war dabei typisch. Wie viele seiner Kollegen sträubte Now sich gegen die plakative und seiner Meinung nach irreführende Formel vom Ende der Geschichte und betonte, dass der Siegeszug der liberalen Demokratie keineswegs garantiert sei. Doch seine Schlussfolgerung war mit der von Fukuyama identisch. Die Emanzipation des Individuums, die von der europäischen Reformation und Aufklärung in Gang gesetzt wurde, so Now, verschaffe liberalen Gesellschaften einen systematischen Vorsprung. Wenn andere Nationen oder regionale Akteure erfolgreich sein wollen, müssen sie zunächst den Kampf um die politische Freiheit gewinnen. Die politische Konsequenz, die sich aus Fukuyamas Analyse ergab, war offensichtlich. Abgesehen von ein paar Isolationisten, die sich für einen geopolitischen Rückzug aussprachen, und den Realisten, die erfolglos versuchten, Deutschland und Japan zu Amerikas neuen Herausforderern hochzuschreiben, waren sich nahezu alle außenpolitischen Denker einig, dass der Westen den Vormarsch der liberalen Demokratie unterstützen sollte. Unterschiedliche Positionen gab es, wenn überhaupt, nur bezüglich der Mittel. Für liberale Institutionalisten wie den Harvard-Professor Joseph Nye war die Welt nicht nur freier, sondern auch komplexer geworden. Statt zweier Großmächte, die in ihren jeweiligen Einflusssphären für Ordnung sorgten, gab es neue Staaten mit schwachen Institutionen, internen Konflikten und unklaren Grenzen. Aufgabe des Westens sei es, Demokratie und Menschenrechte zu fördern, ohne Chaos zu stiften. Wenn Amerika nicht Weltpolizist sein wolle, so Nye, müsse es deshalb multilaterale Organisationen wie die Vereinten Nationen oder die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, stärken. Einen anderen Ansatz hatten die sogenannten Neokonservativen. Aus ihrer Sicht war Amerika die einzig verbliebene Supermacht und konnte seine Interessen allein oder mit willigen Partnern durchsetzen. Multilaterale Organisationen waren bestenfalls ein Hindernis und schlimmstenfalls ein Gegner. Doch anders als gewöhnliche Nationalisten, die Macht- und wirtschaftspolitische Interessen rein egoistisch definierten, betonten die Neokonservativen, dass Amerikas wichtigstes Interesse die Verbreitung universaler Werte, also von Demokratie und individueller Freiheit war. Im Sommer 1996 argumentierten zwei ihrer führenden Köpfe, der Journalist William Crystal und der Historiker Robert Kagan, dass Amerika nach Ende des Kalten Krieges zu einer wohlwollenden Hegemonialmacht geworden sei und dass es zwischen seinen moralischen Werten und seinen fundamentalen nationalen Interessen keinen Widerspruch mehr gebe. In Ländern wie China und dem Iran, wo autoritäre Herrscher regierten, solle Amerika deshalb nicht zögern, eine aktive, notfalls militärische Politik des Regimewechsels zu betreiben. Ziel müsse sein, Diktatoren, Ayatollahs oder kommunistische Apparatschiks aus ihren Ämtern zu vertreiben und durch demokratisch gewählte Regierungen zu ersetzen. freie Märkte. Die zweite Überzeugung, die den liberalen Optimismus der 90er Jahre begründete, betraf nicht das politische System, sondern die Wirtschaft. Bereits in den späten 50er Jahren führte der amerikanische Soziologe Seymour Martin Lipset den Beweis, dass praktisch alle Indikatoren wirtschaftlicher Entwicklung, also Industrialisierung, allgemeiner Wohlstand oder Bildung, positiv mit Demokratie korrelieren. Was bedeutet, auf wirtschaftliche Entwicklung folgt, früher oder später, politische Freiheit. Das Paradebeispiel war Europa im 19. Jahrhundert, wo die Industrialisierung zum Aufstieg einer bürgerlichen Mittelklasse führte, die Steuern zahlte und nicht mehr zu akzeptieren bereit war, dass nur die Aristokratie über öffentliche Belange entscheiden durfte. Je weiter die wirtschaftliche Modernisierung voranschritt, desto größer wurde der Anteil der Bevölkerung, der am politischen Prozess teilhaben konnte. Am Ende des 19. Jahrhunderts kamen die Arbeiter hinzu und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch Frauen. Lipsets Theorie wurde im Laufe der Jahre vielfach kritisiert, etwa weil er soziale und kulturelle Faktoren nicht ausreichend berücksichtigt hatte oder weil sich beobachten ließ, dass allzu rasche Modernisierung zu Instabilität führte. Doch die Idee, dass freie Menschen und freie Märkte zwei Seiten derselben Medaille seien und dass wirtschaftliche Liberalisierung früher oder später zu politischer Liberalisierung führe, war bereits vor dem Fall der Berliner Mauer ein fester Bestandteil des Denkens westlicher Eliten. Hinzu kam in den 90er Jahren die Globalisierung und mit ihr die Überzeugung, dass engere ökonomische Verflechtung zum Motor einer weltweiten Demokratisierung würde. Der populärste Vertreter dieser These war der New York Times-Journalist Thomas Friedman, der in einer Reihe von Büchern die Vorzüge der Globalisierung pries und bei der jährlichen Konferenz des Weltwirtschaftsforums in Davos stets vor vollen Sälen sprach. Seiner Meinung nach hatte die Globalisierung revolutionären Charakter und war in ihren Konsequenzen mindestens genauso bedeutend wie das Ende des Kalten Krieges. Sie beinhalte einen Prozess der kreativen Zerstörung, in dessen Verlauf Nationalstaaten ihre Macht verlören und nationale Grenzen bedeutungslos würden. Treibende Kraft, so Friedman, sei neben dem Freihandel und dauerhaft niedrigen Energiepreisen vor allem der technologische Fortschritt, besonders die digitale Revolution. Die weltweite Vernetzung von Menschen und Märkten habe zur Folge, dass westliche Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern und dort gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen würden. Mehr noch, Menschen überall bekämen dadurch mehr Zugang zu unabhängigen Informationen. Dank der Informationsrevolution ist keine Mauer mehr undurchlässig. Wenn wir alle wissen, wie die jeweils anderen leben, entsteht eine völlig neue Dynamik in der Weltpolitik. Wenn Leute sehen können, dass andere Menschen Möglichkeiten haben, die ihnen selbst nicht zur Verfügung stehen, wird es für Politiker schwieriger, sie ihren Bevölkerungen vorzuenthalten. Und wenn sie nicht liefern, dann haben sie ein Problem. Friedman war sich bewusst, dass die ökonomischen Vorteile, die durch die Globalisierung entstanden, einen Preis hatten. Staaten, die mehr wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand wollten, müssten sich goldene Handschellen anlegen, die in der Praxis aus einer langen Liste neoliberaler Reformen bestanden. Geringe Inflation, schlanker Staat, ausgeglichene Haushalte, Abschaffung von Zöllen, Subventionen und Investitionsbeschränkungen. Deregulierung der Kapitalmärkte und, natürlich, Privatisierung aller wichtigen Industrien. Dieses Programm wurde bereits in den frühen 90er Jahren zum Standard für Reformprogramme internationaler Finanzinstitutionen und war als Washington Consensus bekannt. Die allermeisten Menschen, so war Friedman überzeugt, würden von diesen Maßnahmen profitieren. Und zwar nicht nur in Form von steigenden Einkommen, sondern auch, weil ein Prozess der politischen Öffnung in Gang gesetzt würde. Westliche Unternehmen, die in ausländischen Märkten investieren, würden von ausländischen Regierungen Transparenz und nachvollziehbare Standards einfordern. Korruption und Vetternwirtschaft würden nicht länger toleriert. und die Nachfrage nach zuverlässigen Informationen über den Zustand der Wirtschaft würde, über kurz oder lang, eine freie Presse hervorbringen. Friedman nannte den Prozess, durch den ausländischer Einfluss zu demokratischen Reformen führen sollte, Revolution von außen, kurz Globalution. Gemeinschaft der Demokratien. Im Rückblick erscheint der Optimismus von Denkern wie Fukuyama und Friedman naiv. Aber weder Intellektuellen noch Politikern gelang es zur damaligen Zeit, eine populäre Alternative zu formulieren. Neben der Vorstellung eines vermeintlichen Vormarsches von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft gab es keine andere große Idee für die neue Weltordnung, die bei westlichen Politikeliten verfangen hätte. Das lag zum einen daran, dass der liberale Optimismus gut begründet war. Es war ja tatsächlich so, dass Dutzende von Ländern innerhalb weniger Jahre zu Demokratien wurden und dass in Ländern wie Indien und China Millionen Menschen der Armut entkamen. Genauso wichtig war jedoch, dass der liberale Optimismus dem westlichen Selbstverständnis entsprach. Er verkörperte die universellen, aufklärerischen Werte, die den Westen zum Westen machten, und gab Amerika und seinen europäischen Partnern das Gefühl, dass ihre Politik nicht Eigeninteressen, sondern dem globalen Gemeinwohl diente. In den Vereinigten Staaten war der Einsatz für die Verbreitung der liberalen Demokratie besonders stark ausgeprägt. Anders als die meisten europäischen Staaten begriff sich Amerika von Anfang an als Land mit einer Mission. Abraham Lincoln beschrieb die amerikanische Unabhängigkeitserklärung als Dokument, das nicht nur den Menschen dieses Landes Freiheit gab, sondern allen Menschen, überall und in alle Ewigkeit. In dieser Tradition war der Sieg über die Sowjetunion für viele Amerikaner nicht nur ein Sieg ihres Landes, sondern ein Sieg amerikanischer Ideen und deren weltweite Verbreitung nicht bloß eine Strategie, sondern eine historische Berufung. Es fiel den politischen Eliten deshalb nicht schwer, ihre Landsleute von einer neuen, freiheitlichen Weltordnung zu überzeugen, solange die Vereinigten Staaten ihr globaler Champion waren. Der Regierungswechsel im Januar 1993 brachte in dieser Hinsicht keine Veränderung. Mehr noch als Bush war der Demokrat Bill Clinton davon überzeugt, dass sich Amerika für eine Welt freier Menschen und freier Märkte einsetzen sollte. Die Förderung der Demokratie erwähnte er in jeder wichtigen außenpolitischen Rede. In der Einleitung zur nationalen Sicherheitsstrategie aus dem Sommer 1994 hieß es: Je mehr Demokratie und politische und ökonomische Liberalisierung in der Welt Fuß fassen, desto sicherer und wohlhabender unsere Nation. Doch bereits während Clintons Präsidentschaft zeigten sich die Grenzen dieser Doktrin. Ein gutes Beispiel dafür ist die Gemeinschaft der Demokratien, eine der wichtigsten außenpolitischen Initiativen während Clintons zweiter Amtszeit. Die Idee war, eine Art Vereinte Nationen der Demokratien zu schaffen, also ein Forum, in dem liberale Demokratien unter sich waren und gemeinsam Strategien zur Förderung von Freiheit und Menschenrechten entwickelten. Der Vorschlag kam von Außenministerin Madeleine Albright, die in der Tschechoslowakei geboren wurde und im Alter von 11 Jahren mit ihren Eltern in die Vereinigten Staaten geflohen war. Der Kampf gegen den Kommunismus und andere Formen autoritärer Herrschaft war ihr Herzensanliegen, und die Schaffung einer Vereinigung, in der sich demokratische Staaten gegenseitig unterstützten, wurde zur persönlichen Priorität. Demokratie, so Albright in ihrer Autobiografie, war mein Leitmotiv. Nach mehrjährigen Vorbereitungen konstituierte sich die Gemeinschaft der Demokratien im Juni 2000 mit einer Konferenz in Warschau, zu deren Abschluss die Vertreter von 106 Teilnehmerstaaten ein Statement demokratischer Prinzipien unterschrieben. Doch die Initiative verlor schnell an Fahrt. Bereits während der Vorbereitungen hat es Streit darüber gegeben, welche Länder zu ihr eingeladen werden sollten. Die 7 Länder, die neben den Vereinigten Staaten zum Präsidium gehörten, hatten ganz unterschiedliche Auffassungen davon, was eine Demokratie sei. Am Ende entschied man sich dafür, möglichst viele Länder zuzulassen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten neben den alten und neuen Demokratien in West- und Osteuropa Deshalb auch Länder wie Marokko und Jordanien, die zwar wichtige Partner Amerikas waren, aber keine Demokratien. Ein weiteres Problem war, dass die meisten Staaten nicht den gleichen missionarischen Eifer besaßen wie Amerika. Viele hatten sich ihre Demokratie hart erkämpft, und doch wollten nur wenige die Demokratieförderung zum Leitprinzip ihrer Außenpolitik machen. Ted Pichone, damals ein junger Beamter im amerikanischen Außenministerium, der an der Abschlusserklärung mitarbeitete, erinnert sich, dass besonders kleinere Staaten und Entwicklungsländer auf ihre Souveränität pochten. Sie fürchteten, dass öffentliche Erklärungen, die sich gegen Menschenrechts- oder Freiheitsverletzungen in anderen Staaten richteten, eine Form der Einmischung seien, die früher oder später zur Einmischung in die eigenen Angelegenheiten führen könnte. Kurzum, es wurde klar, dass die Teilnehmerstaaten weniger gemein hatten als ursprünglich gedacht. Trotz ihrer demokratischen Identität, so Pichone, fehlte der Wille zum Konsens. Es gab keinen Zusammenhalt. Größtes Problem war jedoch Amerika selbst. Auch wenn sich Albright Mühe gab, andere Länder an der Organisation zu beteiligen, wurde die Gemeinschaft vor allem als amerikanisches Projekt wahrgenommen. Und obwohl die meisten Teilnehmerstaaten freundschaftliche Beziehungen zu Amerika unterhielten, wollte niemand als Befehlsempfänger gelten. Auch Pichone kam letztlich zu dem Schluss, dass Amerikas Übermacht zum Hindernis wurde. Die 90er Jahre waren ein Höhepunkt amerikanischer Macht, und daraus wollten wir Kapital schlagen. Wir sagten, das ist die Welt, in der die Demokratie zur dominanten Regierungsform wird. Das ist gut für uns, und es ist gut für euch. Doch paradoxerweise war Amerika in diesem Moment wohl zu groß und zu mächtig, um anderen Staaten das Gefühl zu geben, sie könnten gleichberechtigte Partner sein. Die Gemeinschaft der Demokratien organisierte mehrere Folgekonferenzen und eröffnete in Warschau ein Büro, aber sie entfaltete kaum konkrete Aktivitäten. Nachdem die Vereinigten Staaten im Jahr 2003 in den Irak einmarschierten, war die Initiative faktisch tot. Europäische Standards. Europa war, wenn es um Demokratisierung ging, auf den ersten Blick vorsichtiger. Frankreich lehnte die Idee einer Gemeinschaft der Demokratien ab und weigerte sich, die Abschlusserklärung zu unterzeichnen. Der damalige Außenminister Hubert Védrine machte klar, dass ihm der angelsächsische Ansatz zur Demokratieförderung widerstrebte. Vor Journalisten erklärte er, Demokratie ist nicht wie eine Religion, zu der man konvertiert, sondern Ergebnis eines langen, auch psychologischen Reifungsprozesses. Zu Albright sagte er später, dass ihm die Initiative zu amerikanisch sei und sein Land keine Lust habe, auf internationaler Bühne die zweite Geige zu spielen. Auch Deutschland hatte Gründe, sich zurückzuhalten. Die Konsequenzen der Wiedervereinigung absorbierten viel Energie und Aufmerksamkeit. Auch waren sich deutsche Politiker darüber bewusst, dass es gegenüber dem neuen, größeren Deutschland bei vielen seiner Partner noch Vorbehalte gab. Außenpolitische Priorität war deshalb, nicht negativ aufzufallen. Wolfgang Ischinger, der in den 90er Jahren politischer Direktor des Auswärtigen Amtes war, beschrieb die Außenpolitik Deutschlands während dieser Zeit als gehemmt. Wir trauten uns nicht, unsere Meinung zu sagen. Das Motto in Berlin war, ich sag's mal salopp, dass wir uns wie ein Hase im Acker verhalten sollten, Ohren anlegen und ganz, ganz klein machen, damit uns keiner sieht. Deutschland, Frankreich und die anderen westeuropäischen Staaten vermieden den Begriff Demokratisierung und verfolgten einen anderen, mehr auf Institutionenbildung gerichteten Ansatz. Allerdings waren sie in den 90er Jahren ebenfalls an einem ehrgeizigen Demokratisierungsprojekt beteiligt, nämlich der Erweiterung der Europäischen Union um 10 mittel- und osteuropäische Staaten. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl betonte bei jeder Gelegenheit, dass die europäische Einigung unumkehrbar gemacht werden müsse. Die Vision, die er und viele andere westeuropäische Politiker in solchen Reden artikulierten, war die eines Europa, das einig, frei und in Frieden war. Der Prozess, der dorthin führen sollte, beinhaltete nicht nur Verhandlungen zu Binnenmarkt- oder Landwirtschaftspolitik, sondern auch und vor allem die Erwartung, dass sich die Beitrittsländer in ihrer inneren Verfasstheit, also bei Themen wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Minderheitenschutz, europäischen Standards anpassen würden. In der Praxis ging es dabei nicht um Verhandlungen, bei denen gleichberechtigte Partner um einen Kompromiss rangen, sondern um einen Prozess der Angleichung, in dem die östlichen Beitrittskandidaten die Normen, Gesetze und Verfahrensweisen des Westens akzeptierten. Was Freiheit im Einzelnen bedeutete, entschied in vielen Fällen die EU-Kommission. Natürlich waren die osteuropäischen Beitrittskandidaten in diesem Prozess willige Partner. Und es besteht kein Zweifel, dass der Druck aus Brüssel dazu beitrug, dass Minderheiten geschützt, Konflikte verhindert und demokratische Strukturen gefestigt wurden. Doch die Prioritäten der Beitrittsländer waren oftmals andere. Für sie stand nicht die Vision eines vereinten und demokratischen Europa im Vordergrund, sondern die Verteidigung der frisch gewonnenen Souveränität. Ihr Ansatz war nicht idealistisch, sondern instrumentalistisch. Wichtiger als die europäischen Werte war für sie der Zugang zu westlichen Märkten und die eigene Sicherheit. So empfanden viele Beitrittskandidaten Russland bereits lange vor der Präsidentschaft Wladimir Putins als Bedrohung. Das galt besonders für Polen und die baltischen Staaten, die bis 1991 Teil der Sowjetunion waren. Bernd Mützelburg, der damalige deutsche Botschafter in Estland und spätere außenpolitische Berater von Bundeskanzler Gerhard Schröder, erinnert sich. Man wollte geschützt werden vor diesem großen Bären, vor dem viele aus historischen Gründen immer noch Angst hatten. Deswegen ging es den Balten, Polen und Tschechen auch in erster Linie um den Beitritt zur NATO und die entsprechende Sicherheitsgarantie. Erst danach stellte man sich die Frage, was bedeutet eigentlich der Beitritt zur Wertegemeinschaft EU für unsere eigene innere Verfasstheit? Je offensichtlicher wurde, dass das europäische Projekt nicht identisch mit den eigenen unmittelbaren Interessen war, desto größer die Skepsis. Die marktwirtschaftlichen Handschellen, die die EU den Osteuropäern anlegte, führten zu sozialen Härten. Sonderregelungen, zum Beispiel beim freien Personenverkehr, verstärkten das Gefühl, Europäer zweiter Klasse zu sein. Und die ständigen Belehrungen aus Brüssel vermittelten den Eindruck, dass die Menschen in den Beitrittsländern trotz wiedergewonnener Freiheit nicht mehr Herren im eigenen Haus waren. Während am Anfang des Jahrzehnts die Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft in allen Beitrittsstaaten bei nahezu 100% lag, gab es 10 Jahre später deutliche Opposition. 25% in Estland, 26% in Polen und 31% in Lettland. Mützelburg beobachtete den Stimmungswandel genau. Am Anfang war die Erleichterung riesig, dass man den sowjetischen Overlord los war. Doch später hat sich die Auffassung geändert. Da hat man gesagt, Moment mal, bisher haben uns die Sowjets gesagt, was wir zu tun haben, und jetzt wollen uns die Leute in Brüssel sagen, wo es lang geht. Das haben wir nicht gewollt. Wir wollten Freiheit und Selbstbestimmung, und wir hatten geglaubt, dass wir das in der Europäischen Union bekommen. Das Gefühl ausländischer Bevormundung, das Mützelburg beschreibt, war zu keinem Zeitpunkt so stark, dass ein Scheitern der EU-Osterweiterung drohte. Doch die Spannung zwischen dem liberal-universalistischen Ansatz westlicher Politikeliten und den auf Souveränität und Eigennutz bedachten Osteuropäern wurde zu einer permanenten Konfliktlinie und sorgte in den darauffolgenden Jahrzehnten für eine Reihe von Zerwürfnissen. Nicht zuletzt während der sogenannten Flüchtlingskrise im Jahr 2015, über die wir in Kapitel 14 noch ausführlich sprechen werden. Genauso wie Amerika musste Europa feststellen, dass die eigenen, vermeintlich universellen Werte selbst im eigenen europäischen Hinterhof nicht so selbstverständlich waren, wie man glaubte, und dass ihr Export nicht so unvermeidbar war, wie die These vom Siegeszug der liberalen Demokratie suggerierte. Kapitel 2: Ewiger Friede. Auch in der Sicherheitspolitik hinterließ der liberale Optimismus der 90er Jahre deutliche Spuren. Als Tony Blair im Frühling 1997 zum britischen Premierminister gewählt wurde, dauerte es keine 3 Wochen, bis er eine umfassende Überprüfung der Verteidigungspolitik in Auftrag gegeben hatte. Blair war überzeugt, dass das britische Militär noch immer in der Logik des Ost-West-Konflikts verhaftet war und wollte dies so schnell wie möglich ändern. Das Dokument, das hieraus entstand, die sogenannte Strategic Defense Review, war eine mustergültige Reflexion des neuen Denkens, das während der 90er Jahre überall im Westen Fuß gefasst hatte. Statt Gefahren für das eigene Land, die eigene Bevölkerung oder befreundete Staaten abzuwenden, sollte Verteidigungspolitik fortan die Probleme der Welt lösen. Aufgabe des Militärs war es nicht mehr nur zu kämpfen, sondern demokratische Regierungen zu stabilisieren, wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und humanitäre Krisen zu bewältigen. Als größte Herausforderungen galten nicht mehr Angriffskriege, sondern Risiken, die aus Globalisierung und Interdependenz entstünden. Drogenhandel, Terrorismus und ethnische Konflikte, aber auch Ungleichheit und menschliches Leid. Für echte, das heißt existenzielle Kriege gab es keinen Grund mehr, aber Unsicherheit, Instabilität und Risiken lauerten hinter jeder Ecke. Die Weltsicht, die dieses neue Denken widerspiegelte, war die von Fukuyama und Friedman. Selbst Fukuyama hatte ja, wie schon erwähnt, niemals behauptet, dass es keine gewaltsamen Konflikte mehr geben würde, sondern lediglich, dass solche Konflikte keine existenzielle Bedrohung mehr seien und dass mit dem Siegeszug der Demokratie eine immer größer werdende Zone des Friedens entstehe. Genau hierauf hofften die sicherheitspolitischen Eliten, für die eine 200 Jahre alte Theorie, nach der Demokratien keine Kriege gegeneinander führen, als empirisches Gesetz galt. Diese Theorie wurde, in stark vereinfachter Form, zur Grundlage westlicher Politik. Doch statt in ewigem Frieden resultierte ihre Umsetzung in einer verlorenen Dekade, in der humanitäre Interventionen überbewertet, neue Bedrohungen unterbewertet und sicherheitspolitische Fähigkeiten systematisch abgebaut wurden. Demokratischer Frieden. Die Idee, dass Demokratien friedlicher miteinander umgingen als autoritäre Herrschaftsformen, existierte bereits bevor es moderne Demokratien gab. Ihre erste vollständige Artikulation findet sich in einer Schrift Immanuel Kants mit dem Titel »Zum ewigen Frieden«. Kant wandte sich darin gegen die Idee, dass die Abwesenheit von Kriegen ausschließlich das Ergebnis von Allianzen und Gleichgewichten der Mächte sei. Er betonte, dass es auf die innere Verfassung ankomme und letztlich nur republikanisch verfasste Staaten zu dauerhaftem Frieden in der Lage seien. Seine Begründung war, dass die humanitären und finanziellen Kosten eines Konflikts von den Bürgern getragen würden und diese deshalb meist pazifistischer seien als ihre Herrscher. Was bedeutete, wenn Bürger an Entscheidungen über Krieg und Frieden beteiligt sind, kommt es seltener zu Krieg. Kant entwarf außerdem eine Staatenordnung, in der sich republikanische Staaten miteinander verbünden und gegenseitig beschützen sollten. Fast 2 Jahrhunderte vor Fukuyama formulierte er damit die Idee einer Art demokratischer Friedenszone, die sich ausweiten und irgendwann zum ewigen Frieden führen würde. Er erklärte, denn wenn das Glück es so fügt, dass ein mächtiges und aufgeklärtes Volk sich zu einer Republik bilden kann, so gibt diese einen Mittelpunkt der föderativen Vereinigung für andere Staaten ab, um sich an sie anzuschließen und so den Freiheitszustand der Staaten zu sichern und sich durch mehrere Verbindungen dieser Art nach und nach immer weiter auszubreiten. Ein zusätzliches Argument lieferte Montesquieu. Sein Buch Vom Geist der Gesetze, einer der wichtigsten Texte der Aufklärung, versuchte zu erklären, warum die republikanische Regierungsform anderen Herrschaftsmodellen wie Monarchie und Despotie überlegen sei. Einer der Hauptgründe sollte sein, dass republikanische Staaten kommerziell erfolgreicher seien und der Handel zwischen ihnen zu Verflechtungen, gemeinsamen Interessen und gegenseitigen Abhängigkeiten führe, die Kriege schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich machten. 2 Staaten, die miteinander Handel treiben, so Montesquieu, werden voneinander abhängig. Einer hat ein Interesse am Verkaufen, der andere am Kaufen. Und deshalb basiert ihre Verbindung fortan auf beiderseitigen Notwendigkeiten. Auch in vergangenen Jahrzehnten und vor allem nach Ende des Kalten Krieges haben sich Historiker und Politikwissenschaftler immer wieder mit der Idee des demokratischen Friedens beschäftigt. Die Erklärungen, die dabei vorgebracht wurden, waren im Prinzip dieselben, die bereits Kant und Montesquieu formuliert hatten. Neu war, dass die Forscher sie nun auch empirisch unterfütterten. Die Politikwissenschaftler Z.F. Maus und Bruce Russett etwa kamen zu dem Ergebnis, dass es zwischen 1946 und 1986 keinen Krieg zwischen Demokratien gegeben habe. Laut ihrem Kollegen Michael Doyle begann dieser Zustand sogar bereits im Jahr 1815. Die wissenschaftliche Debatte, die solche Beiträge auslösten, offenbarte jedoch wichtige Nuancen. Wie perfekt der demokratische Frieden war, hing beispielsweise davon ab, wie Krieg und Demokratie definiert wurden. Zu klären war etwa, ob Staaten im 19. Jahrhundert, in denen außer weißen, wohlhabenden Männern niemand das Wahlrecht hatte, aus heutiger Sicht als demokratisch gelten sollten. Auch stellte sich heraus, dass die Erklärungen, die Kant und Montesquieu artikuliert hatten, in vieler Hinsicht fragwürdig waren. Der Historiker Christopher Lane zeigte am Beispiel mehrerer Krisen, die beinahe zum Krieg geführt hatten, dass normative Erwägungen im Verhalten von Politikern praktisch keine Rolle gespielt hatten, sehr wohl aber strategische Überlegungen und Machtpolitik. Der vielleicht wichtigste Einwand war, dass junge Demokratien, die sich im Prozess der demokratischen Konsolidierung befanden, oftmals nicht friedlicher, sondern aggressiver im Umgang mit anderen Staaten waren. Die Politikwissenschaftler Edward Mansfield und Jack Snyder kamen zu dem Schluss, dass Demokratien in den ersten 10 Jahren nach ihrer Demokratisierung doppelt so häufig in den Krieg zögen wie autoritäre Staaten. Grund dafür sei die Schwäche staatlicher Institutionen und die Tatsache, dass Demokratisierung häufig mit einem Wiedererstarken des Nationalismus einhergehe. Die weit verbreitete Annahme, dass autoritäre Staaten nach ihrer Transformation zur Demokratie friedfertiger würden, war also falsch und darüber hinaus irreführend. Entscheidend, so fand auch der Politikwissenschaftler John Owen, sei nicht, ob Staaten eine demokratische Verfassung hätten, sondern vielmehr, ob sie liberale Normen internalisiert hätten. In der öffentlichen Debatte und bei Politikern kam von solchen Einwänden und Nuancen nur wenig an. Thomas Friedman popularisierte die These vom demokratischen Frieden in seinen Büchern als goldene Bögen-Theorie, nach der keine zwei Staaten mit einem McDonald's-Restaurant, angeblich ein Indikator wirtschaftlicher Öffnung, jemals Krieg gegeneinander geführt hatten. Diese Theorie stimmte bereits zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nicht, doch bei Politikern und in westlichen Außenministerien galt sie und mit ihr die Idee vom demokratischen Frieden als eisernes Gesetz, mit dem Regierungshandeln und sogar Kriege begründet wurden. Dass der demokratische Friede nur für Demokratien im Umgang mit anderen Demokratien galt, dass es bedeutende Ausnahmen gab und dass, wie von Mansfield und Snyder gezeigt, junge Demokratien oftmals kriegslustiger waren als Autokratien, wurde von westlichen Politikeliten weder wahrgenommen noch verstanden. In Clintons Regierungserklärung aus dem Jahr 1994 hieß es schlicht: Die beste Strategie, um unsere Sicherheit zu bewahren und nachhaltigen Frieden zu schaffen, ist die Verbreitung der Demokratie. Alternativen? Andere Theorien passten weniger gut zum liberal-optimistischen Zeitgeist. Die prominenteste war zweifellos Samuel Huntingtons These vom Kampf der Kulturen, die im Sommer 1993 als Artikel in der Zeitschrift Foreign Affairs erschien und als Antwort auf die These seines vormaligen Harvard-Studenten Fukuyama gedacht war. Huntington argumentierte, dass künftige Kriege nicht ideologisch oder ökonomisch motiviert sein würden, sondern kulturell. Den von Fukuyama vorausgesagten Siegeszug universeller Werte begriff er als gefährliche Illusion da westliche Vorstellungen von Demokratie und Menschenrechten nicht universell, sondern eben westlich seien und ihre Ausbreitung nicht als Befreiung, sondern als Kulturimperialismus wahrgenommen würde. Huntington beschrieb 8 sogenannte Zivilisationen, an deren Grenzen es zu Konflikten kommen werde. Besonders problematisch war seiner Meinung nach der Islam, der sich mit all seinen Nachbarn im Konflikt befinde. Der Islam hat blutige Grenzen, so seine Schlussfolgerung. Der Artikel fand große Resonanz und wurde innerhalb kurzer Zeit zum am meisten gelesenen und zitierten Artikel in der Geschichte von Foreign Affairs, weil er die Renaissance nationalistischer und religiös motivierter Konflikte, wie zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien, scheinbar überzeugend erklärte. Für linke Verschwörungstheoretiker war er Teil einer offiziellen Kampagne, mit der die amerikanische Öffentlichkeit gegen den Islam aufgehetzt werden sollte. Doch in Wirklichkeit hatte Huntingtons These kaum Einfluss auf westliche Politikeliten. Das lag etwa daran, dass viele Punkte in Huntingtons Ausführungen irreführend oder unplausibel waren, nicht zuletzt die mehr oder weniger willkürliche Einteilung in 8 Zivilisationen und die Idee, dass zukünftige Konflikte vor allem zwischen diesen stattfinden würden, während bereits absehbar war, dass Konflikte innerhalb der Zivilisationen, zum Beispiel zwischen sunnitischem und schiitischem Islam, mindestens genauso wichtig sein würden. Dazu kam, dass Huntingtons These als rassistisch galt. Auch wenn er dies abstritt, waren seine Statements über den Islam so negativ und verallgemeinernd, dass er für Linke zur Hassfigur und für den Mainstream zum Paria wurde. Intellektuelle erwähnten Huntington in der Regel nur, um sich von ihm zu distanzieren, und es gab keinen wichtigen westlichen Politiker, der sich zu seinen Thesen bekannte. Die Haltung des ehemaligen deutschen Außenministers Joschka Fischer war typisch. Er schrieb: Keine vernünftige Politik des Westens kann allen Ernstes diese These akzeptieren. Denn dies würde im 21. Jahrhundert den Albtraum schlechthin bedeuten. Eine weitere Alternative zum demokratischen Frieden war die Theorie des amerikanischen Publizisten Robert Kaplan, dessen Aufsatz Die kommende Anarchie Anfang 1994 in der Zeitschrift The Atlantic erschien. Im bewussten Gegensatz zu Fukuyama konzentrierte er sich auf Teile der Welt, die vom vermeintlichen Siegeszug der Demokratie ausgeschlossen waren. Der Zusammenbruch von Nationalstaaten, hohes Bevölkerungswachstum und ansteckende Krankheiten hätten in Teilen Afrikas und Asiens zu Chaos und der Herrschaft krimineller Gangs geführt. Hinzu kämen ökologische Krisen, etwa der Klimawandel oder die Wasserknappheit, deren Auswirkungen existierende Spannungen verschärfen und zur Triebfeder gewaltsamer Konflikte werden könnten. Kaplan war also alles andere als optimistisch. Was er sah, war nicht demokratischer Frieden, sondern eine Welt in der Krise. Genauso wie Huntingtons Aufsatz war der Kaplans populär, aber seine politische Wirkung gering. Wissenschaftler ignorierten ihn, weil Kaplan nur Journalist war, während außenpolitische Eliten seinen Ausblick für zu pessimistisch hielten. Kaplan selbst merkte schnell, dass seine Botschaft nicht zur damaligen Stimmung passte. Trotz des Kriegs in Jugoslawien waren die globalen Eliten sehr optimistisch. Die Annahme war, dass sich der Siegeszug demokratischer Bewegungen in Mittel- und Osteuropa, in Afrika und Asien fortsetzen würde, und dass das, was in Mittel- und Osteuropa passiert war, eine Art Modell für den Rest der Welt war. Wer, wie ich, in dieser Situation von Konflikten, Entwicklung, Umwelt oder Kultur sprach, galt schnell als reaktionär. Und tatsächlich, erst nach den terroristischen Anschlägen vom 11. September 2001 gab es in westlichen Hauptstädten die Bereitschaft, die eigenen optimistischen Annahmen über den Zustand der Welt zu überprüfen. Bis dahin war der Glaube an den demokratischen Frieden, oder besser gesagt, die verkürzte Interpretation dieser Idee, nahezu unerschütterlich. Humanitäre Interventionen. Die Begeisterung westlicher Politikeliten für den demokratischen Frieden hatte konkrete Konsequenzen. Die erste war eine zunehmende Anzahl sogenannter Wars of Choice, bei denen keine direkten oder existenziellen Interessen westlicher Staaten auf dem Spiel standen. Die meisten dieser Militäreinsätze, wie zum Beispiel in Haiti, Bosnien oder Sierra Leone, wurden als humanitäre Interventionen bezeichnet und waren Ausdruck der Überzeugung, dass die internationale Gemeinschaft nach Ende des Kalten Krieges die Möglichkeit und moralische Verpflichtung hatte, sich in die inneren Angelegenheiten von Staaten einzumischen, wenn diese nicht mehr willens oder in der Lage schienen, die Sicherheit ihrer Bevölkerungen zu gewährleisten, etwa bei Naturkatastrophen, Bürgerkriegen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Während der 90er Jahre entstand hierfür der Begriff Schutzverantwortung, Responsibility to Protect, der besonders von Kanada, aber auch von anderen westlichen Staaten auf internationaler Ebene popularisiert und Mitte der folgenden Dekade als unverbindliche Norm in den Statuten der Vereinten Nationen verankert wurde. Im internationalen Recht war dies ein Novum, von dem sich Linke und Linksliberale erhofften, es würde die Fokussierung auf Staaten und nationale Souveränität aushebeln und zu einem stärker an Menschenrechten orientierten Völkerrechts- und Sicherheitsbegriff Human Security beitragen. Das Problem war, dass es bei dieser Art von nicht existenziellen Kriegen in aller Regel eine sehr niedrige Toleranz für Fehlschläge gab. Westliche Bevölkerungen hatten zwar generell kein Problem damit, ihre Militärs für kosmopolitische Zwecke einzusetzen, aber nur solange dadurch keine großen Kosten entstanden. Wenn Einsätze zu lange dauerten, zu teuer oder kompliziert wurden, oder wenn dabei westliche Soldaten zu Tode kamen, wendete sich die Stimmung oftmals schnell, auch und gerade wenn die Mission noch nicht erfolgreich beendet war. Eines der ersten Beispiele hierfür war die Operation Restore Hope in Somalia. Nach Berichten über eine humanitäre Katastrophe entschied die Bush-Regierung im Jahr 1992, sich mit 25.000 Soldaten an einer Mission der Vereinten Nationen zu beteiligen. Ziel war, die Bevölkerung zu schützen und die Lieferung lebensnotwendiger Güter, vor allem Medizin und Nahrung, sicherzustellen. Wie sich herausstellte, war der Konflikt jedoch komplexer als vermutet, und ein Versuch, Mitglieder einer feindlichen Miliz zu verhaften, endete im Oktober 1993 mit dem Tod von 19 amerikanischen Soldaten. Auch wenn Präsident Clinton, der Bush mittlerweile nachgefolgt war, nicht den Eindruck erwecken wollte, dass es einen direkten Zusammenhang gab, befahl er wenige Wochen später den Rückzug amerikanischer Truppen. Das entging auch Amerikas Feinden nicht. Der Anführer von Al-Qaida, Osama bin Laden, kommentierte später, dass ihn der Vorfall davon überzeugt habe, dass die vermeintlich stärkste Militärmacht der Welt in Wirklichkeit ein Papiertiger war, der keinen Willen zum Kampf besaß. Die tragischste Folge der Somalia-Mission zeigte sich im darauf folgenden Jahr. Kurz nach dem Rückzug der letzten amerikanischen Truppen aus Somalia brachen im zentralafrikanischen Land Ruanda Unruhen aus, die im Frühling 1994 eskalierten und zu einem Völkermord führten, bei dem mindestens eine 500.000 Menschen starben. Obwohl sich alle Staaten nach dem Holocaust versprochen hatten, nie wieder einen Völkermord zuzulassen, fand sich keine Nation bereit, in Ruanda militärisch einzugreifen. Madeleine Albright, die damals amerikanische UN-Botschafterin war, räumte später ein, dass einer der wichtigsten Gründe das Fiasko in Somalia gewesen sei. Zwar hatten die beiden Situationen nichts miteinander zu tun, dennoch befürchtete ihr Chef, Präsident Clinton, eine weitere potenziell gefährliche Mission in Afrika, für die es bei der Bevölkerung, so kurz nach dem Scheitern in Somalia, keine Zustimmung gegeben hätte. Die einzige Lösung, so Albright, hätte aus einer schwer bewaffneten Koalition bestanden. Aber wegen Somalia standen die Vereinigten Staaten dafür nicht zur Verfügung. Das kollektive Versagen der internationalen Gemeinschaft in Ruanda offenbarte die Willkürlichkeit humanitärer Interventionen. Ob und wann westliche Staaten in humanitäre Krisen eingriffen, hing in den meisten Fällen nicht vom Ausmaß einer Krise ab, sondern von der Medienberichterstattung, Allianzverpflichtungen und der aktuellen innenpolitischen Stimmung. Dass es in Somalia zu einer Intervention kam, nicht aber in Ruanda, ließ sich jedenfalls mit humanitären Argumenten nicht begründen. Der britische Premierminister Tony Blair erkannte das Problem und formulierte im Frühjahr 1999 eine Reihe von Kriterien, die militärische Interventionen voraussagbarer machen sollten. Diese Maßgaben waren hilfreich, doch zu einer klaren, für alle verpflichtenden Doktrin taugten sie nicht. Selbst der linksliberale Philosoph Jürgen Habermas, ein lautstarker Unterstützer des Prinzips der Schutzverantwortung, kritisierte später die unklare politische Gemengelage, die Gegensätze zwischen Staaten nicht aufgelöst, sondern vertieft habe. Nationalistisches Revival. Eine weitere Konsequenz des neuen Denkens war, dass nationalistische und religiös-fundamentalistische Kräfte unterschätzt wurden. Fukuyama und Friedman hatten ethnische und religiöse Gewalt in ihren Beiträgen zwar erwähnt, aber meist nur am Rande. Aus ihrer Perspektive war sie ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten, das Schritt für Schritt, das heißt mit zunehmender Ausbreitung westlicher Werte, an Bedeutung verlieren würde. Einer der wenigen, die ihre Modernität zu verstehen schienen, war der amerikanische Soziologe Benjamin Barber, der im Jahr 1995 ein Buch mit dem Titel Coca-Cola und Heiliger Krieg, im Englischen Jihad vs. Macworld, veröffentlichte. Barbers These war, dass das Revival von Nationalismus und Religion keine anachronistische Randerscheinung war, sondern die dunkle Kehrseite der Globalisierung. Was ich Jihad nenne, ist das Gegenteil von Macworld. Aber Jihad ist nicht nur Gegenteil, sondern Reaktion auf Macworld. Eine dialektische Antwort auf die Moderne, deren Eigenschaften die moderne Welt sowohl in ihren Sünden als auch in ihren Tugenden repräsentiert. Anders ausgedrückt, Jihad und Macworld. Nicht Jihad gegen Macworld. Barbers Argumentation war nuanciert und intelligent, doch fand sie, genauso wie Kaplan, bei Politikern wenig Gehör. Das dramatischste Beispiel für nationalistische und ethnische Gewalt während dieser Zeit ist der Jugoslawien-Konflikt. Für europäische Politiker war der Zusammenbruch des multiethnischen Staates, der 1990 begann und sich in den folgenden 10 Jahren fortsetzte, nicht Anzeichen einer nationalistischen Renaissance, sondern vor allem eine Überraschung. Boris Ruge, damals ein junger deutscher Diplomat, der zur Jugoslawien-Sektion des Auswärtigen Amts kam, formuliert es in aller Deutlichkeit. Die Vorstellung, dass es einen wirklichen Krieg geben könnte, das war neu und fremd. Das war ein Schock. Obwohl der luxemburgische Außenminister Jacques Poos die Beilegung des Konflikts zur Stunde Europas erklärte, dauerte es Jahre, bis europäische Eliten dessen Dynamik verstanden hatten. Besonders am Anfang der Dekade herrschte in europäischen Hauptstädten die Vorstellung, dass der Konflikt ein archaisches Problem sei, das zu lösen wäre, wenn sich nur alle Kriegsparteien bewusst würden, dass sie Teil des neuen Europa seien. Aus Sicht des britischen Konfliktforschers James Gough, der damals europäische Regierungen beriet, war die Haltung europäischer Eliten während dieser Zeit arrogant und gleichzeitig naiv. Wir hatten kaum ernsthafte Ideen. Dafür aber viel Optimismus, übermäßige Ambition und Leute, die ihre eigenen Fähigkeiten und Ressourcen völlig überschätzten. Es war ein naiver, nahezu messianischer Glaube daran, dass Europa, allein dadurch, dass es sich für Jugoslawien interessierte, das Problem aus der Welt schaffen könne. Die Situation änderte sich erst mit dem Beginn amerikanischer Luftschläge im Jahr 1995. Doch selbst Amerika sträubte sich gegen die Idee, dass der Konflikt das Aufkommen eines neuen Nationalismus signalisierte. Anstelle rivalisierender Nationalismen erkannten amerikanische Politiker darin eine Auseinandersetzung zwischen Nationalismus und Demokratie. Das stimmte insofern, als der serbische Präsident Slobodan Milošević und seine Verbündeten eine besonders aggressive Form des Nationalismus verfolgten und weit schlimmere Gräueltaten begingen als die Anführer anderer Teilstaaten. Milošević' Einstellung zur Demokratie war jedoch weniger anders als von den Amerikanern gedacht. Genauso wie beispielsweise der kroatische Präsident Franjo Tudjman stellte sich Milošević relativ freien Wahlen und genoss lange Zeit die Unterstützung seiner Bevölkerung. Nationalismus war dabei weder ein Hindernis noch ein Widerspruch oder ein Rückfall in die Steinzeit, wie etwa Madeleine Albright glaubte. Ganz im Gegenteil. Er war relativ typisch für die jungen, oftmals kriegslüsternen Demokratien, die Edward Mansfield und Jack Snyder in ihrer Forschung beschrieben hatten. Friedensdividende. Eine direkte Folge der Vorstellung eines vermeintlich ewigen Friedens war auch der drastische Abbau staatlicher Sicherheitsbudgets und das Schrumpfen der dazugehörigen Institutionen. Präsident Bush hatte bereits im Jahr 1990 die Idee einer Friedensdividende formuliert, womit er meinte, dass ein Teil der bisherigen Ausgaben für Rüstung und Verteidigung in Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur fließen sollten. Der Golfkrieg, bei dem Amerika und seine Partner Anfang des Jahres 1991 innerhalb weniger Wochen den irakischen Diktator Saddam Hussein besiegten, verhinderte zwar, dass die radikalsten Vorschläge hierzu umgesetzt wurden. Doch westliche Politikeliten waren sich mit Bush prinzipiell einig, dass das Ende des Ost-West-Konflikts die Chance bot, die Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung herunterzufahren und das Geld für vermeintlich bessere, gesellschaftlich nützlichere Zwecke auszugeben. Ein Papier des Internationalen Währungsfonds aus dem Herbst 1991 schlug beispielsweise vor, globale Verteidigungsetats um jährlich fast 200 Milliarden Dollar zusammenzustreichen. Laut Washington Post war die Prämisse der Studie, dass niemand mehr Feinde hat. Auch wenn die Hoffnungen auf mehr Sozialausgaben schnell enttäuscht wurden, sanken in fast allen westlichen Ländern während der 90er Jahre die Sicherheitsbudgets, in einigen Fällen dramatisch. Die Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI zeigen, dass die globalen Ausgaben für Verteidigung zwischen 1990 und 1998, inflationsbereinigt, tatsächlich um mehr als 200 Milliarden Dollar zurückgingen. Der Anteil an der globalen Wirtschaftsleistung fiel ebenfalls, von 2,6 auf 1,7%. Das betraf vor allem westliche Länder. In den Vereinigten Staaten ging der Anteil der Verteidigungsausgaben an der Wirtschaftsleistung von 5,3% 1990 auf 2,9% 2000 zurück. In Deutschland von 2,7 auf 1,5%. Natürlich gab es Ausnahmen, aber der Trend war klar. Statt einen Umbau betrieben westliche Regierungen in den 90er Jahren vor allem einen Abbau ihrer Armeen und Sicherheitsapparate. Dieser Trend betraf nicht nur das Militär, sondern auch die Nachrichtendienste. Dass sich westliche Nachrichtendienste, die bis zum Ende des Kalten Krieges vor allem den Ostblock beobachteten, ändern mussten, stand außer Frage. Doch wenn Politiker von Neuausrichtung sprachen, meinten sie damit meist weniger Geld. Hans-Jörg Geiger, der Mitte der 90er Jahre Präsident des Bundesnachrichtendienstes, BND, war, schlug vor, dass sich seine Behörde stärker neuen Themen widmen sollte, etwa Terrorismus, Bevölkerungswanderungen oder den Auswirkungen ökologischer Krisen. Bei seinen Dienstherren stieß er damit jedoch auf wenig Gegenliebe. Meine Aufgabe war es, die Organisation als Teil der Friedensdividende von 7.500 auf 6.500 Stellen zu verkleinern. Es war schwierig, neue Themen anzustoßen, weil die Leute, die man für die neuen Themen gebraucht hätte, ja zum Teil ganz andere waren. Die einzigen, die sich während der 90er Jahre für höhere Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben aussprachen, waren die amerikanischen Neokonservativen. Sie beklagten, dass sich viele Konservative der öffentlichen Stimmung gebeugt hätten und von ausgeglichenen Haushalten und einer Friedensdividende sprechen, statt sich Gedanken darüber zu machen, wie Amerika künftige Kriege gewinnen könne. Im Jahr 1996 plädierten William Crystal und Robert Kagan in einem Artikel dafür, das Verteidigungsbudget nicht zu kürzen, sondern um ein Drittel zu erhöhen, damit Amerika seine Rolle als wohlmeinender Hegemon erhalten und potenzielle Herausforderer abschrecken könne. Das Land müsse sich auf alle Eventualitäten vorbereiten, denn wer weiß schon, was noch passiert. Im Gegensatz zur Mehrheit der westlichen Politikeliten war für die Neokonservativen der liberale Optimismus, den sie prinzipiell teilten, kein Grund, sich zurückzulehnen und von einer Zukunft ohne Feinde zu fantasieren, sondern eine Chance, Amerikas Vormacht auszubauen und mit den verbliebenen Feinden, den sogenannten Schurkenstaaten, aufzuräumen. Wenn auch nicht während der 90er Jahre, so waren sie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit dieser Haltung besser positioniert als die liberalen Träumer, die sich keine ernsthaften Konflikte mehr vorstellen wollten. Kapitel 3: Keine Angst vor Russland und China. Widersprüchliche Konsequenzen des liberalen Optimismus zeigten sich auch in der Haltung zu anderen Großmächten. Während der gesamten 90er Jahre war eine der obersten Prioritäten westlicher Außenpolitik die Demokratisierung Russlands. Clinton war, genauso wie alle anderen westlichen Regierungschefs, ein leidenschaftlicher Unterstützer des russischen Präsidenten Boris Jelzin, der als Bollwerk gegen ein Erstarken von Kommunisten oder Ultranationalisten galt. Er setzte sich im amerikanischen Kongress für Wirtschaftshilfen ein, unterstützte Jelzins Wiederwahlkampagne, gönnte ihm diplomatische Erfolge und verschonte ihn während des Tschetschenienkriegs mit öffentlicher Kritik. Bei seinem letzten Amtsbesuch in Moskau überhäufte er Jelzin mit Lob. »Russland hatte Glück, dich zu haben«, sprach davon, wie viel die beiden zusammen erreicht hätten. »Wir haben gute Dinge getan, die von Dauer sein werden«, und versicherte ihm, »du hast das Feuer eines echten Demokraten.« Doch das Ergebnis westlicher Politik in Russland war nicht mehr, sondern weniger Demokratie. Bereits gegen Ende von Jelzins Präsidentschaft war offensichtlich, dass von der russischen Demokratie, die aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion hervorging, wenig übrig geblieben war. Das Problem war nicht, wie von der späteren amerikanischen Außenministerin Condoleezza Rice behauptet, dass sich Clintons Regierung in strategisch unwichtigen Konflikten wie Haiti und Somalia verzettelt und deshalb Großmächte wie Russland und China vernachlässigt hatte, sondern dass der außenpolitische Ansatz, den westliche Regierungen verfolgt hatten, naiv und in letzter Konsequenz kontraproduktiv war. Sowohl in China als auch in Russland setzte der Westen auf eine Politik der marktwirtschaftlichen Modernisierung, von der man hoffte, sie würde innerhalb kurzer Zeit zu mehr Wachstum, Wohlstand und Freiheit führen. Doch ohne es zu ahnen, verstärkte der Westen damit zwei wesentliche Quellen des späteren Backlash. In Russland trug die marktgeleitete Demokratisierungspolitik zum staatlichen Kollaps und zu einem Wiedererstarken des Nationalismus bei, während sie in China der kommunistischen Partei half, ihre autoritäre Herrschaft zu festigen. Schocktherapie. Wie eng wirtschaftlicher und politischer Niedergang miteinander zusammenhingen, zeigte sich bereits am Zusammenbruch der Sowjetunion. Als es im Sommer 1991 zu einer schweren Wirtschaftskrise kam, versuchten kommunistische Hardliner, die Macht an sich zu reißen. Am 19. August sperrten sie den damaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei, den Reformer Michail Gorbatschow, in seiner Datscha am Schwarzen Meer ein, riegelten die Hauptstadt Moskau ab und ließen über staatliche Radiosender den Ausnahmezustand verkünden. Doch innerhalb von 48 Stunden war der Putschversuch gescheitert und stattdessen nutzte Jelzin, damals Präsident der russischen Teilrepublik, die Gunst der Stunde. Noch vor Ende des Jahres erklärte er Russland für unabhängig und die Sowjetunion, bis dahin eine von zwei globalen Supermächten, verschwand, quasi über Nacht von der Landkarte. Doch die Unabhängigkeitserklärung Russlands löste keines der wirtschaftlichen Probleme. Im Gegenteil, die plötzliche Aufspaltung des sowjetischen Binnenmarkts in 15 unabhängige Staaten führte zum Zusammenbruch von Lieferketten und machte die Engpässe bei der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern noch schlimmer. Die jungen, marktwirtschaftlich orientierten Reformer um Jegor Gaidar, die Jelzin in sein Kabinett berufen hatte, waren davon überzeugt, dass nicht schrittweise Reform, sondern nur ein radikaler Bruch mit dem sowjetischen System die wirtschaftliche Situation nachhaltig verbessern würde. »Ich war mir absolut sicher, dass es keinen anderen Weg gab«, so Gaidar später, und ich war mir genauso sicher, dass wir nicht länger warten konnten. Das Programm, das die Reformer ab Anfang 1992 in schneller Abfolge umsetzten, beinhaltete die Freigabe von Preisen und die schlagartige Privatisierung praktisch aller im Staatsbesitz befindlichen Unternehmen. Der Begriff, der dafür verwendet wurde, war Schocktherapie. Bei der Umsetzung dieser Schocktherapie waren die Reformer nicht allein. Neben den vom Westen dominierten Finanzinstitutionen, dem Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung schickten westliche Regierungen Dutzende von Wirtschaftsexperten nach Moskau, die eng mit den Reformern zusammenarbeiteten und ihr Programm enthusiastisch vorantrieben. Die meisten dieser Berater wussten wenig über Russland, hatten aber genaue Vorstellungen davon, wie das Land seine wirtschaftliche Krise bewältigen sollte. Andrei Schleifer und Daniel Treisman, zwei amerikanische Professoren, die Anfang der 90er Jahre die russische Regierung bei ihren Wirtschaftsreformen unterstützten, veröffentlichten wenige Jahre später ein Buch, in dem sie aus ihren ideologischen Überzeugungen kein Geheimnis machten. Märkte sollten frei, Eigentum privat, die Inflation niedrig und der Handel ohne Hindernisse sein. Um diese Ziele zu erreichen, müssen Regierungen die Preise freigeben, sie dürfen Privatunternehmen weder besitzen noch subventionieren, sie müssen Verträge vollstrecken, sich bei der Regulierung zurückhalten, ihre Haushalte ausgleichen und Handelshemmnisse beseitigen. Jede Regierung, die das tut, kann davon ausgehen, dass ihr Nationaleinkommen steigt. Es war dieselbe Formel, die Friedman in seinen Büchern als goldene Handschellen beschrieb und von der westliche Berater hofften, dass sie in Russland so schnell und perfekt wie möglich umgesetzt würde. Zwei ihrer wichtigsten Vertreter, die amerikanischen Starökonomen David Lipton und Jeffrey Sachs, wussten bereits im Frühjahr 1992, dass die Gewinne, die aus den Reformen resultieren würden, potenziell riesig seien. Viel größer als oftmals vermutet. Die Frage war nicht mehr, welchen ökonomischen Weg Russland einschlagen sollte, sondern nur, wie konsequent dieser verfolgt würde. Mögliche Einwände, etwa bezüglich des Tempos, sozialer Härten und der Schwäche der russischen Institutionen, galten als zweitrangig. Statt zu hadern, so Lipton und Sachs, sollten westliche Regierungen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Marktreformer zu unterstützen. Doch die Mängel des Reformpakets wurden schnell offensichtlich. Als Gaidar und seine Mitstreiter am 1. Januar 1992 nahezu alle Preiskontrollen beendeten, um die leeren Warenregale zu füllen, lösten sie damit eine massive Inflation aus, die die Ersparnisse vieler Russen auf einen Schlag vernichtete. Im Januar allein stiegen die Preise um über 200%. Bei Jahresende betrug die Inflationsrate 2500%. Genau zu diesem Zeitpunkt begannen die Reformer mit dem zweiten Schritt, dem Privatisierungsprogramm. Alle russischen Bürger bekamen Coupons, die sie bei Versteigerungen von Staatsbetrieben gegen Aktien eintauschen sollten. Aus Sicht Jelzins war dies ein historisch beispielloses Demokratisierungsprogramm, doch in der Praxis gab es nur wenige Russen, die davon profitierten. Dem Historiker und Russland-Experten Mark Galeotti, der zur damaligen Zeit in Russland lebte, war die Absurdität des Verfahrens schnell bewusst. Das waren Leute, die durch die Preisfreigabe alles verloren hatten. Rentner, die vor der U-Bahn-Station standen und Zahnpasta verkauften. Und denen sagte man, hier ist dein Coupon, investiere das und in 10 oder 20 Jahren machst du vielleicht einen Gewinn. Kein Wunder, dass solche Leute, in der Tat die Mehrheit der Russen, ihre Coupons für einen Bruchteil ihres Wertes an Zwischenhändler oder Kriminelle weiterverkauften. Zehntausende von Betrieben, darunter die wichtigsten Öl- und Gasfirmen, fielen so in die Hände einer winzigen Gruppe von Unternehmern, die später als Oligarchen bekannt wurden. Mehr noch, ab 1995 verscherbelte der Staat den Rest seines Vermögens in einer Reihe von Sonderauktionen, Loans for Shares, an genau jene Milliardäre, die anschließend Jelzins Wiederwahlkampagne finanzierten. Den Oligarchen, die dank Gaidars Reformprogramm reich wurden, gehörte am Ende des Jahrzehnts nicht nur die russische Wirtschaft, sondern der gesamte Staat. Erniedrigung. Die gesellschaftlichen Folgen des Reformprogramms waren katastrophal. In der ersten Hälfte der 90er Jahre schrumpfte die russische Wirtschaftsleistung um mehr als 50% und sank damit unter das Niveau vieler Entwicklungsländer. Mehr als 2/3 der Bevölkerung, ungefähr 100 Millionen Menschen, galten als arm. Viele verdienten sich ihren Lebensunterhalt, indem sie alte Kleidung, Töpfe, Bücher oder Kriegsmedaillen auf Straßenmärkten verkauften oder gegen Lebensmittel tauschten. Andere zogen aufs Land, verkochen sich in ihre Datschen und bauten Gemüse an. Innerhalb von 6 Jahren sank die durchschnittliche Lebenserwartung für Männer von 64 auf 58 Jahre. Grund dafür war der Zusammenbruch des Gesundheitssystems, die Rückkehr von längst vergessenen Krankheiten, aber auch und vor allem die rasante Zunahme an Morden, Selbstmorden sowie Alkohol- und Drogentoten. Laut dem Journalisten Paul Klebnikow gab es kaum eine Gesellschaft, die in Friedenszeiten so schnell so tief gesunken war. Ähnliches galt für staatliche Institutionen, auf die viele Russen bis dahin stolz waren. Von der sowjetischen Armee, die die Nazis im Zweiten Weltkrieg besiegt und den Amerikanern bis zum Schluss die Stirn geboten hatte, war 3 Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nur noch wenig übrig. Jelzin hatte das Verteidigungsbudget um 75% zusammengestrichen, mehr als 1 Million Soldaten entlassen und die verbliebenen Truppen zur Selbstversorgung verpflichtet. Teile der Armee, so der Konfliktforscher Michael Mandelbaum, mussten wie primitive Jäger für ihre eigene Nahrung sorgen und waren häufig auf Unterstützung von den Gemeinden angewiesen, in denen sie stationiert waren. Mehrere tausend Soldaten jährlich begingen Selbstmord. Andere verkauften ihre Waffen und militärische Ausrüstung an den jeweils höchsten Bieter. Die CIA verhängte einen Rekrutierungsstopp, weil die Zahl der russischen Militärs, die sich den Amerikanern andienen wollten, zu groß geworden war. Viele heuerten stattdessen bei kriminellen Gangs an oder wurden zu Söldnern in den Privatarmeen der Oligarchen. Der Staatskollaps manifestierte sich auch auf internationaler Bühne. Für viele Russen war es demütigend, dass Russland im Tschetschenienkrieg von einer Bande kaukasischer Rebellen vorgeführt wurde oder dass sich die NATO um Staaten erweiterte, die früher zum sowjetischen Einflussbereich gehört hatten. Ein weiterer Faktor war der Präsident selbst. Nachdem sich Jelzin am Anfang der Dekade noch als energischer Kämpfer für die Demokratie präsentiert hatte, war er Mitte des Jahrzehnts zu einem schwer kranken, ständig betrunkenen Mann geworden, der an Depressionen litt, oftmals wochenlang und ohne Erklärung aus der Öffentlichkeit verschwand und ganz offensichtlich von einem winzigen Zirkel aus Oligarchen und korrupten Beratern kontrolliert wurde. Nichts symbolisierte den Niedergang Russlands drastischer als sein oberster Repräsentant. Wie viel Verantwortung trug der Westen für all das? In öffentlichen Debatten über diese Frage steht meist das Thema NATO-Osterweiterung im Vordergrund, über die wir ausführlicher in Kapitel 13 reden werden. Doch während der 90er Jahre war der entscheidende Faktor in diesem Zusammenhang die katastrophale wirtschaftliche Situation im Land und das Gefühl der Erniedrigung, das daraus folgte. Wenn der Westen irgendeine Form von Verantwortung trug, dann vor allem deshalb, weil westliche Berater wenig taten, um Gaidar und seine Mitstreiter von dubiosen Ideen wie der Couponprivatisierung oder dem Verscherbeln von Russlands Rohstoffvorkommen abzubringen. Im Gegenteil. Viele dieser Ideen stammten aus neoliberalen Textbüchern, sie entsprachen der liberal-modernen Orthodoxie und wurden von den westlichen Beratern unnachgiebig gepusht. Marc Galeotti beschreibt den Prozess folgendermaßen. Da waren, erstens, die ehrgeizigen amerikanischen Ökonomen, die große Egos hatten und für die Russland das größte Labor war, das ihnen jemals zur Verfügung stand. Zweitens Gaidar, der nach schnellen, einfachen Lösungen suchte und deshalb die Vorschläge der Amerikaner bereitwillig aufnahm. Und drittens die Furcht beider vor einer Rückkehr der Kommunisten, die dazu führte, dass man den Prozess der Privatisierung so schnell wie möglich unumkehrbar machen wollte. Die Konsequenz war, dass sich die russische Gesellschaft polarisierte und der Kollaps der russischen Wirtschaft zunehmend Amerika, dem Westen oder westlichem Einfluss zugeschrieben wurde. Bereits Mitte der 90er waren Kommunisten und Ultranationalisten die zwei stärksten politischen Kräfte. Die einzige Partei, die sich nicht explizit gegen den Westen positionierte, Grigori Jawlinskis Liberale, erhielt bei der Wahl im Jahr 1995 nur knapp 7% der Stimmen und verpasste Anfang der 2000er Jahre mit 4,3% den Einzug ins Parlament. Ab 1993 gab es aus westlicher Sicht keine politische Alternative mehr zu Jelzin. Und die gesamte Russlandpolitik richtete sich darauf, den Präsidenten so lange wie möglich im Amt zu halten. Westliche Regierungen waren deshalb bereit, viele der problematischsten und der Demokratie abträglichsten Entwicklungen zu ignorieren. Das galt für Menschenrechtsverletzungen im Tschetschenienkrieg, genauso wie für die zunehmend offene Korruption unter Jelzins Beratern und, nicht zuletzt, für den Gesundheitszustand des Präsidenten selbst. Auch wenn westliche Politiker regelmäßig versuchten, sich die Lage schönzureden, Clinton erzählte nach einem Staatsbesuch von jungen Russen, die intelligent, idealistisch und zutiefst der Demokratie verpflichtet seien, war das Ziel, Russland zu einer stabilen europäischen Demokratie zu machen, klar gescheitert. Stattdessen nährte die westliche Politik Instabilität und begünstigte die Rückkehr eines aggressiven, antiliberalen und letztlich antiwestlichen Nationalismus unter Jelzins Nachfolger Wladimir Putin, der dem Westen etwas mehr als eine Dekade später den Krieg erklärte. Trojanische Pferde. Anders als in Russland war in China von Anfang an klar, dass es während der 90er Jahre zu keinem politischen Wandel kommen würde. Die Lektion, die die chinesische Führung aus den Studentenprotesten und dem sogenannten Tiananmen-Massaker im Frühjahr 1989 gelernt hatte, war nicht, dass es in Zukunft mehr Raum für Debatte und friedlichen Protest geben müsse, sondern dass diese im Keim erstickt werden sollten. Mitglieder des Politbüros, die sich während der Proteste für Konzessionen ausgesprochen hatten, wurden unter Hausarrest gestellt und aus der kommunistischen Parteiführung entfernt. Das Kapitel Liberalisierung, so der China-Experte Moritz Rudolph, war ab diesem Zeitpunkt vorbei. Die politischen Reformen, die wenig später in Osteuropa unternommen wurden, galten als abschreckendes Beispiel und motivierten die Staatsführung, sich noch stärker gegen demokratische Einflüsse abzuschotten. Premierminister Li Peng sagte dem amerikanischen Außenminister: "Was wir am Tiananmen-Platz getan haben, war richtig. Schauen Sie sich bloß an, was momentan in Zentral- und Osteuropa passiert." Doch trotz der klaren Absage an politische Reformen waren westliche Politikeliten fest davon überzeugt, dass China demokratisiert werden könnte. Ihr intellektueller Wortführer war der amerikanische Professor John Eikenberry, der Dutzende Artikel zu dem Thema schrieb. Eikenberry teilte die liberal-optimistische Weltsicht vieler seiner Kollegen. Er glaubte, dass sich die Demokratie ausbreiten würde, dass es Aufgabe des Westens sei, dies zu fördern, und dass der Schlüssel hierfür zunehmende Interdependenz sei, also Handel, internationaler Austausch und wirtschaftliche Verflechtung. Auf China angewendet bedeutete dies, dass die ökonomische Modernisierung des Landes nach Kräften unterstützt werden sollte. Der Westen habe in China drei Ziele, so Eikenberry. Zunächst solle sich China öffnen, womit die Öffnung für westliche Investitionen, Handel, Technologie und Kulturaustausch gemeint war. Anschließend müsse das Land in die liberale institutionelle Ordnung, also regionale und internationale Abkommen, integriert werden. Und drittens gehe es darum, China durch Sicherheitsabkommen an seine Partner in Asien und im Westen zu binden. Alle drei Schritte, Öffnung, Integration und Bindung, zielten darauf ab, China trotz seiner Größe zu einem verantwortungsvollen Akteur in dem vom Westen geschaffenen internationalen System zu machen. Besonders vom ersten Schritt, der Öffnung, erhofften sich Eikenberry und andere westliche Intellektuelle einen Demokratisierungsschub, der über kurz oder lang zum Ende der Einparteienherrschaft führen würde. Je reicher China werde, desto größer die Mittelklasse, desto stärker der westliche Einfluss und desto höher die Nachfrage nach individueller Freiheit und Demokratie. Investitionen, Technologie und Wohlstand waren für westliche Eliten die trojanischen Pferde, mit deren Hilfe die Demokratie in China Fuß fassen würde. Dass es der chinesischen Führung gelingen könnte, ökonomische und politische Freiheiten voneinander zu trennen, hielt niemand für realistisch. Die vermeintliche Blaupause, die liberale Optimisten zuversichtlich stimmte, waren die asiatischen Tiger, also Taiwan, Südkorea, Singapur und Hongkong, die innerhalb weniger Jahrzehnte von Entwicklungs- zu Industrieländern geworden waren und in denen ökonomisches Wachstum in unterschiedlichem Ausmaß zu politischer Liberalisierung geführt hatte. Jeffrey Bader, ein Diplomat, der während Clintons Amtszeit im Nationalen Sicherheitsrat für Asienpolitik zuständig war, hoffte darauf, dass China eine ähnliche Entwicklung nehmen würde. Wir sprachen von einem asiatischen Entwicklungsmodell. Genauso wie China waren all diese Länder am Anfang arm. Alle unternahmen ähnliche Modernisierungsanstrengungen, alle waren Einparteienstaaten. Alle bekämpften die Korruption und setzten auf exportorientiertes Wirtschaftswachstum. Und im Laufe der Zeit wurden alle reicher. Je reicher sie wurden, desto wahrscheinlicher war es, dass eine politische Opposition entstand. Und das führte zu Pressefreiheit und größerer politischer Offenheit. Wir sprachen niemals von Demokratisierung, aber für viele von uns war das ein wünschenswerter und vorstellbarer Weg für China, auf den wir hinarbeiteten. Trotz der zum Teil großen Unterschiede zwischen diesen Staaten und China orientierte sich die gesamte westliche Politik an diesem Modell. Als ihre Krönung galt Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation, WTO, der über ein Jahrzehnt lang vorbereitet und im Jahr 2001 vollzogen wurde. China wurde damit vollständig in die Weltwirtschaft integriert und bekam Zugang zu den größten globalen Märkten. Schon George H.W. Bush hatte dazu angemerkt, dass keine Nation auf der Erde einen Weg gefunden habe, die Waren und Dienstleistungen der Welt zu importieren und gleichzeitig ausländische Ideen an der Grenze zu stoppen. Clinton, der die Verhandlungen zum Abschluss gebracht hatte, hoffte auf Wohlstand in Amerika, Reform in China und Frieden in der Welt. Selbst Condoleezza Rice, die eine robustere Haltung gegenüber China gefordert hatte, kam zu dem Schluss, dass sich China durch eine stärkere Integration in die Weltwirtschaft politisch wandeln würde. Mehr Handel und ökonomischer Austausch seien gut, schrieb sie in Foreign Affairs, denn sie öffnen die chinesische Wirtschaft und damit auch Chinas Politik. Wunschdenken. Doch in Wirklichkeit beruhten solche Hoffnungen auf wenig mehr als Wunschdenken. Einer der Gründe war, dass westliche Regierungen keine Ahnung hatten, was in China vor sich ging. Obwohl bevölkerungsreichstes Land der Welt, hatten sich westliche Nachrichtendienste und Medien während des Kalten Krieges kaum für China interessiert. Und noch in den 90ern rückte das Land nur langsam in den Vordergrund. Nigel Inkster, damals Vize im britischen Nachrichtendienst MI6, konnte das später nur bestätigen. Was die westliche Aufmerksamkeit angeht, spielte China lange Zeit eine untergeordnete Rolle. Jeder konnte seine Hoffnungen und Vorstellungen darüber, was China war und was es werden würde, in die Politik hineinprojizieren. Ging es mit der Wirtschaft bergauf, hieß es, dass westliche Einflüsse jetzt größer und die Forderungen nach einer freien Presse lauter würden. Ging es mit der Wirtschaft bergab, wie zum Beispiel während der sogenannten Asienkrise im Jahr 1997, prognostizierte man soziale, ökonomische und ethnische Spannungen. Egal was passierte, der Kollaps des Einparteiensystems schien stets zum Greifen nah. Ein zweiter Grund war, dass die chinesische Regierung die westlichen Absichten genau verstand und alles daran setzte, die erhoffte Liberalisierung zu verhindern. Bestes Beispiel war der Vormarsch des Internets, von dem westliche Eliten glaubten, es sei unzensierbar und würde das staatliche Informationsmonopol aushebeln. Peking war sich dieser Gefahr von Anfang an bewusst. Im Laufe der 2000er Jahre baute die Regierung deshalb ihr eigenes Internet auf, das vom Rest der Welt abgeschottet war und ausländische Inhalte auf ihre politische Unbedenklichkeit hin filterte. Der Aufwand war riesig, aber entgegen westlichen Erwartungen gelang es, wie auch in anderen Bereichen, die Technologie von ihrem potenziell subversiven Einfluss zu entkoppeln. Die Schaffung einer souveränen Infrastruktur, die zu 100% vom Staat kontrolliert wurde, ermöglichte zudem den Aufbau lokaler Internetgiganten und eines digitalen Überwachungssystems, das in späteren Jahren zum Kennzeichen der autoritären Moderne chinesischer Prägung wurde. Mehr zu China erfahren wir später im Kapitel 17. Großbritannien machte in Hongkong ähnliche Erfahrungen wie Amerika. Im Jahr 1992, 5 Jahre vor der Rückgabe der britischen Kronkolonie, berief die Londoner Regierung den konservativen Politiker Chris Patten zum Gouverneur. Patten setzte nach seiner Amtsübernahme eine Reihe demokratischer Reformen um, deren Ziel es war, den Bewohnern der Stadt ihre relativ liberale Verfassung über die Wiedervereinigung mit China hinaus zu erhalten. Insgeheim hoffte Patten außerdem, dass der wirtschaftliche Erfolg der Stadt ansteckend sein und der Ausbreitung der Demokratie in ganz China den Weg bereiten würde. Nach Meinung Pattons, so Carrie Brown, ein vormaliger britischer Diplomat, sollte Hongkong dem Rest Chinas zeigen, dass Rechtsstaat und Demokratie in einem chinesischen Kontext funktionieren konnten. Doch Patton überschätzte sowohl seine eigene Rolle wie auch die von Hongkong. Während Hongkong in den 90er Jahren die reichste Stadt Chinas war, sank sein Anteil an der chinesischen Wirtschaftsleistung im Laufe der folgenden Jahrzehnte von über 20 auf nur 2%. Mit anderen Worten, die wirtschaftliche Entwicklung Chinas verlief so rasant, dass die relative Bedeutung und potenzielle Strahlkraft Hongkongs rapide abnahm. Hinzu kam, dass der chinesischen Führung von Anfang an klar war, was Patton beabsichtigte. Jeffrey Bader, ein persönlicher Freund Pattons, erinnert sich an die chinesische Reaktion auf seine Vorschläge. Er fuhr nach Peking, um den Chinesen seine Pläne für die Zeit nach 1997 zu erläutern. Aber die wollten von Demokratie nichts hören. Ihre Antwort war: Du machst wohl Witze. Das war das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben. Und so war es dann auch. Laut Bader war Pattons Erfahrung keine Ausnahme. Die Chinesen waren höflich, hatten aber kein Interesse an Ideen, die mit ihren ideologischen Vorstellungen nicht übereinstimmten, schon gar nicht, wenn sie aus dem Westen kamen. Diese Einstellung war weder neu noch überraschend. Sie reflektierte den chinesischen Ansatz zur Reformpolitik seit der Amtszeit von Deng Xiaoping, dem Vater der wirtschaftlichen Öffnung. China, so Moritz Rudolf, wollte vom Westen immer nur das lernen, was in den chinesischen Kontext integrierbar war. Das haben sie auch immer so gesagt. Am autoritären Status quo änderte sich in den 90er Jahren deshalb wenig und die Vormachtstellung der Kommunistischen Partei war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Am Ende war es nicht China, sondern der Westen, der durch die zunehmende ökonomische Verflechtung in eine politische Abhängigkeit geriet. Genau wie im Fall Russlands, wenn auch unter anderen Vorzeichen, erwies sich eine auf neoliberalen ökonomischen Annahmen beruhende Demokratiepolitik nicht nur als wirkungslos, sondern sogar als kontraproduktiv. Kapitel 4: Techno-Optimismus. Die wahrscheinlich wichtigste Veränderung während der 90er Jahre war nicht politischer, sondern technologischer Natur. Zu Beginn des Jahrzehnts hatten viele Amerikaner noch nie vom Internet gehört. Weniger als 5% der amerikanischen Bevölkerung waren über E-Mail erreichbar. Und noch im Jahr 1995 musste man Lesern erklären, was eine E-Mail überhaupt ist. Ein Bericht der Denkfabrik RAND hielt fest: Bei E-Mails müssen nicht beide Parteien gleichzeitig online sein. E-Mails werden bis zum Zugriff in einem elektronischen Posteingang gespeichert. Die Informationen kommen in maschinenlesbarer Form an, so dass sie gespeichert, abgerufen, weitergeleitet, ausgeschnitten und in neue E-Mails eingefügt werden können. E-Mails sind schnell. Die meisten Nachrichten kommen weltweit innerhalb von Minuten an. Nachrichten können Kombinationen aus Text, Bildern, Diagrammen und sogar Videoclips enthalten. Die Passage zeigt, wie dramatisch sich das Leben in westlichen Gesellschaften innerhalb von nur 25 Jahren verändert hat. Während die meisten Menschen heutzutage praktisch ständig online sind und ein Leben ohne die Stimulation durch Internet, Handy und soziale Medien für viele unvorstellbar ist, war noch vor einer Generation die Idee, durch einen Computer mit anderen Menschen zu kommunizieren, für die allermeisten völlig fremd. Genauso wie die industrielle Revolution im 18. und 19. Jahrhundert und die technischen Quantensprünge, die ihr folgten, war die digitale Revolution eine Errungenschaft der Aufklärung. Ihr zugrunde lagen der Glaube an Fortschritt, die Verwissenschaftlichung der Welt sowie ein politisches und wirtschaftliches System, das individuelle Entfaltung nicht nur garantierte, sondern förderte. Es war deshalb kein Zufall, dass das Internet im Westen entstand. Ebenso typisch war jedoch der übersteigerte Optimismus, der mit dem Aufkommen der neuen Technologie einherging. Wie der englische Philosoph John Gray zeigt, gehörte der Glaube an menschlichen Fortschritt durch Wissenschaft, der sogenannte Positivismus, seit dem späten 18. Jahrhundert zu den Kernüberzeugungen der Moderne. Und es gibt eine lange Tradition moderner oder liberaler Denker, wie zum Beispiel Henri de Saint-Simon, 1760 bis 1825, Auguste Comte, 1798 bis 1857, Bertrand Russell, 1872 bis 1970 oder Karl Popper, 1902 bis 1994, für die technischer und politischer Fortschritt untrennbar miteinander verknüpft waren. Mit der Entstehung des Internets und seiner Verbreitung verbanden sich, abermals, enorme, oftmals utopische Hoffnungen auf eine Befreiung des Menschen und die Lösung sozialer Probleme. Der Grundgedanke, so Gray, blieb dabei unverändert. Für Saint-Simon und Comte bedeutete Technologie Eisenbahnen und Kanäle. Für Neoliberale ist es das Internet. Die Botschaft ist dieselbe. Technologie, die praktische Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse, erzeugt eine Konvergenz der Werte. Das ist der moderne Mythos, den die Positivisten propagiert haben und der heute universell akzeptiert wird. Wie bei jeder der vorhergehenden technologischen Revolutionen waren auch die Techno-Optimisten der 90er davon überzeugt, dass die neueste Revolution einzigartig sei, dass ihre Konsequenzen so dramatisch seien, dass alle anderen technischen Fortschritte dadurch in den Schatten gestellt würden und dass die Welt mit ihrer Hilfe gesünder, glücklicher, effizienter, produktiver und demokratischer würde. Der amerikanische Historiker Howard Siegel vermutete angesichts solcher Prognosen, dass unsere derzeitigen ahistorischen Visionäre zu viel von Fukuyamas Ende der Geschichte gelesen hätten. Und tatsächlich, ähnlich wie Fukuyamas geopolitische Ideen, führte der Techno-Optimismus der 90er Jahre dazu, dass das positive Potenzial von Veränderungen überschätzt und ihre Risiken unterschätzt wurden. Die elektronische Agora. Es heißt zwar häufig, das Internet sei bereits in den 60er Jahren entstanden, doch das stimmt nicht ganz. Der wichtigste Vorläufer war ein vom amerikanischen Verteidigungsministerium Ende der 60er eingerichtetes Computernetzwerk, das im Falle eines Atomschlags dezentrale Kommunikation ermöglichen sollte. Daraus entstand das technische Protokoll, das ab den 70ern beim Aufbau wissenschaftlicher Netzwerke eingesetzt wurde und ab den 80ern im sogenannten Usenet, über das man sich per Modem und analoger Telefonleitung einwählen konnte, zur Anwendung kam. Im Jahr 1990 beschloss die amerikanische Forschungsgemeinschaft National Science Foundation, ihr Netzwerk für die Allgemeinheit zu öffnen. Was bedeutete, dass Internetprovider fortan auf dem freien Markt Anschlüsse verkaufen konnten. Ein weiterer Schub war die Erfindung des sogenannten World Wide Web, durch das elektronische Inhalte besser verfügbar und mit Browsern einfach darstellbar wurden. Erst ab Mitte der 90er wurde das Internet also außerhalb von Militär, Universitäten und kleinen Communities von Technikbegeisterten zum Begriff. Die Verbreitung der neuen Technologie nahm ab diesem Zeitpunkt rasant zu. Gegen Ende der 90er hatte bereits ein Drittel der Bevölkerung in entwickelten Staaten Zugang zum Internet, gegen Ende der 2000er waren es fast 70%. Während der Expansion des Internets ab Mitte der 90er Jahre wimmelte es von sogenannten Techno-Utopisten, die in der digitalen Revolution die Chance auf eine neue Welt sahen. Zu den wichtigsten Vertretern der Techno-Progressiven gehörte der Autor Dale Carrico. Für den technischer Fortschritt die einzig verbliebene gesellschaftliche Kraft war, von der plausibel behauptet werden kann, dass sie revolutionäres Potenzial hat. Statt ihn zu bekämpfen, sollten Linke zu Vorreitern disruptiver Technologien wie des Internets, der Gentechnik oder der Nanotechnologie werden, die allesamt, wenn auch auf unterschiedliche Weise, bestehende Macht- und Marktmonopole in Frage stellen würden. Politisch rechts standen die sogenannten Technolibertären, etwa der Investor George Gilder, der in seinen Büchern einen rücksichtslosen Individualismus propagierte und jede Art von Staat oder gesellschaftlicher Ordnung ablehnte. Der beste Mechanismus für jegliche Form der sozialen und wirtschaftlichen Auslese war Gilders Meinung nach ein durch Technologie perfektionierter Markt. Diese Weltsicht war bei jungen Programmierern, Unternehmern und Technikbegeisterten im Silicon Valley so weit verbreitet, dass sie als kalifornische Ideologie bezeichnet wurde. Zur Inspiration für die Politik wurden vor allem die weniger radikalen Techno-Optimisten, für die konventionellere und typisch liberale Ziele wie Demokratie, Bildung und Wohlstand im Vordergrund standen. Ihr politisches Leitbild war die Agora, ein Marktplatz nahe der Akropolis, auf dem sich die freien Bürger Athens im 6. Jahrhundert vor Christus trafen, politische Themen diskutierten und ihren Repräsentanten Vorschläge machten. Nach ihrer Vorstellung ergab sich die beste Lösung für jedes Problem aus dem freien Austausch von Ideen. Je mehr davon stattfand und je freier der Marktplatz war, auf dem Ideen gehandelt wurden, desto besser würde am Ende das Ergebnis sein. Selbst falsche, verrückte oder extreme Ideen seien unter diesen Bedingungen kein Problem, denn in einer vernunftgeleiteten Gesellschaft setzten sich gute Ideen immer gegenüber den schlechten durch. Die Antwort auf schlechte Ideen war deshalb nicht weniger, sondern mehr Austausch. Diese Meinung vertrat auch ein amerikanisches Bundesgericht, das im Jahr 1996 ein Gesetz zur Regulierung des Internets verwarf. Das Internet ist die partizipativste Form der Massenrede, die jemals entwickelt wurde, so das Fazit des Vorsitzenden. Genauso wie die Stärke des Internets das Chaos ist, hängt unsere Freiheit vom Chaos und der Kakophonie der uneingeschränkten Redefreiheit ab. Die Techno-Optimisten waren davon überzeugt, dass sich mit Hilfe des Internets ein solcher Marktplatz herstellen ließ. Damals, wie heute, gab es viel Kritik am Zustand der politischen Willensbildung. Welche Ideen und Vorstellungen zur Meinungsbildung beitrugen, entschied in der Praxis kein demokratisches Kollektiv freier Bürger, wie angeblich zu Zeiten der Agora, sondern eine kleine Gruppe von Redakteuren, Herausgebern und Medienbaronen, deren politische Interessen häufig völlig andere waren als die ihrer Konsumenten. Nur das Internet, so die Techno-Optimisten, habe das Potenzial, dieses Meinungsoligopol zu brechen. Im Gegensatz zu traditionellen Medien wie Zeitungen, Radio oder Fernsehen sei das Internet demokratisch und egalitär. Jedermann habe Zugang, niemand könne ausgeschlossen werden. Kommunikation finde nicht nur in einer Richtung statt, sondern in vielen, idealerweise von allen an alle. Statt nur Informationen zu konsumieren, seien die Menschen im Internet aktive Produzenten. Mit anderen Worten, Aus Sicht der Techno-Optimisten war das Internet eine moderne Version der Agora, die dabei helfen würde, soziale Probleme zu lösen und demokratische Prozesse zu verbessern. Virtuelle Visionen. Es gab vor allem drei Bereiche, in denen sich die Techno-Optimisten Fortschritte erhofften. Zunächst ging es um die Frage des sozialen Zusammenhalts. Einer der einflussreichsten Beiträge dazu war das Buch Virtual Community, virtuelle Gemeinschaft, des Journalisten Howard Rheingold, das im Jahr 1993 erschien. Rheingold beschrieb darin seine Erfahrung als Mitglied einer der ersten Online-Communities. Er fand dort alles, was er im wirklichen Leben von einer Community erwartete, und mehr. Auch im Internet, so Rheingold, gäbe es Liebe und Hass, Solidarität und Neid, Gunst und Missgunst. Doch in vielerlei Hinsicht sei die virtuelle Gemeinschaft besser als die, die sich vor seiner Haustür befand. Die Menschen dort hätten sich gesucht und gefunden. Sie seien nicht vom Zufall der Geografie zusammengewürfelt worden. Sie behandelten sich mit mehr Respekt. Rasse, Geschlecht oder Behinderung spielten keine Rolle. Denn solange Nutzer nicht über ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe sprechen wollten, gäbe es für die anderen Mitglieder der damals rein textbasierten Chats keine Möglichkeit, dies herauszufinden. Für Rheingold war das Internet deshalb eine der zentralen Antworten auf den Niedergang traditioneller Gemeinschaften. Vielleicht, so sein Fazit, ist der Cyberspace tatsächlich die Art von Ort, an dem Leute den Gemeinschaftssinn wiederentdecken, der verloren ging, als die örtliche Eisdiele der Shopping Mall weichen musste. Eine häufige Kritik an Rheingolds Buch war, dass seine Online-Community zum Großteil aus wohlhabenden, gebildeten Mitgliedern bestand, die auch im wirklichen Leben gut integriert und deshalb kein repräsentatives Abbild der amerikanischen Gesellschaft oder ihrer Probleme waren. Doch viele von Rheingolds Erkenntnissen galten vermeintlich auch für sozial schwächere Communities. Eine RAND-Studie aus dem Jahr 1995 untersuchte die Konsequenzen von E-Mail-Nutzung an unterschiedlichen Orten und kam zu dem Schluss, dass besonders ethnische Minderheiten, ältere Menschen und sozioökonomisch benachteiligte Gruppen von dem neuen Medium profitierten. Durch ihren E-Mail-Account bekämen die Nutzer Zugang zu anderen Online-Diensten wie Newsgroups und Chaträumen und würden sich aktiver an Diskussionen über Missstände in ihren Kommunen beteiligen. Das Internet erleichtere es, Informationen über relevante Sachverhalte aufzufinden, sich zu organisieren und mit einer Stimme zu sprechen. Obdachlose in der südkalifornischen Stadt Santa Monica zum Beispiel hätten die Stadtverwaltung mithilfe einer Online-Petition davon überzeugt, Duschräume früher zu öffnen und kostenlose Schließfächer einzurichten. Auch Rheingolds Beobachtungen über den vermeintlich egalitären Charakter der Online-Kommunikation schienen sich zu bestätigen. Störer und Extremisten würden von der Mehrheit der Teilnehmer schnell zur Ordnung gerufen. Die einzige Diskriminierung, die hier stattfindet, so ein Nutzer aus Seattle, basiert auf deiner Tippgeschwindigkeit. Ein zweiter Bereich, in dem sich die Techno-Optimisten Fortschritte versprachen, war die Bürgerbeteiligung. Es schien offensichtlich, dass das Internet Möglichkeiten bot, den demokratischen Prozess zu verbessern, weil sich mehr Menschen auf einfachere Weise an politischen Diskussionen beteiligen konnten. Viele Experten stellten sich eine Art deliberative Demokratie vor, bei der Bürger kontinuierlich am Willensbildungsprozess teilnahmen, ihre Ansichten äußerten, miteinander diskutierten und im Dialog mit Politikern zu Entscheidungen kamen. Der Soziologe Benjamin Barber glaubte, dass Bürger über das Internet Informationen einholen, Politiker und Experten befragen, in digitalen Bürgerversammlungen miteinander diskutieren und über wichtige Belange elektronisch abstimmen könnten. Besondere Aufmerksamkeit bekamen auch soziale Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen, die sich für Minderheiten, den Umweltschutz oder Armutsbekämpfung einsetzten. Der kanadische Politikwissenschaftler Jeffrey Ayers sah die Chance, dass sich solche Bewegungen mithilfe des Internets schneller, kostengünstiger und, vor allem, über nationale Grenzen hinweg organisierten, um damit nicht nur ihre jeweiligen Regierungen, sondern multinationale Unternehmen und transnationale Organisationen unter Druck zu setzen. Die Proteste beim Ministertreffen der Welthandelsorganisation WTO im Dezember 1999 in Seattle galten als erster Erfolg für diese Art des globalen, internetbasierten Aktivismus. Der dritte Bereich, in dem positive Veränderungen erwartet wurden, war die internationale Politik. Auch wenn Ende der 90er Jahre nur etwa 2% der Menschen außerhalb der entwickelten Welt Zugang zum Internet hatten, gingen die Techno-Optimisten davon aus, dass die ganze Welt innerhalb weniger Jahre vernetzt sein würde. Die Zukunftsforscher John Arquilla und David Ronfeld glaubten, dass aus der Verbreitung der Technologie und dem größeren Einfluss von Nichtregierungsorganisationen eine völlig neue Art von internationaler Politik entstehen werde. Neben traditioneller Realpolitik, also dem Wettbewerb von Staaten um mehr Einfluss, gehe es in Zukunft mehr denn je um die Verbreitung von Ideen, Werten und Normen. Die Macht eines Staates würde nicht mehr nur an der Stärke seines Militärs oder seiner Wirtschaft gemessen, sondern auch an der Fähigkeit, den globalen Ideenaustausch im eigenen Sinne zu beeinflussen. Ein ähnliches Konzept, das zur selben Zeit entstand, war Joseph Nye's Soft Power. Nye's Argument war, dass die Anziehungskraft von Gesellschaften sowie ihre Fähigkeit, andere von ihren Vorstellungen zu überzeugen, Themen zu setzen und Koalitionen zu bilden, eine genauso wichtige Form der Machtausübung sei wie Drohungen, Sanktionen und Gewalt, also Hard Power. Nye ging es um weit mehr als nur das Internet, aber neue Kommunikationstechnologien spielten beim Vormarsch von Soft Power eine wichtige Rolle. Die Informationsrevolution macht Staaten durchlässiger und Regierungen müssen die globale Bühne mit anderen Akteuren teilen, die eigene Ziele hätten und die Öffentlichkeit mithilfe des Internets mobilisieren könnten. Mehr noch als Arquilla und Ronfeld sah Nye in der Verbreitung des Internets deshalb ein Mittel zur Demokratisierung. Und genauso wie Friedman und Clinton glaubte er, dass es durch besseren Zugang zu unabhängigen Informationen zur Liberalisierung von autoritären Staaten wie China beitragen werde. Natürlich ahnten die meisten Techno-Optimisten, dass das Internet auch dunkle Seiten hatte. Rheingold gab zu bedenken, dass Nutzerdaten zur Überwachung eingesetzt werden könnten. Barber befürchtete, dass Mediengiganten das Internet kommerzialisieren und dadurch sein demokratisches Potenzial zerstören würden. Ayres warnte vor globalen elektronischen Krawallen und Arquilla und Ronfeld erwähnten die Möglichkeit von Informationskriegen. Doch im Enthusiasmus über den emanzipatorischen Charakter des neuen Mediums gingen solche Einwände häufig unter. Lawrence Grossmans Bestseller The Electronic Republic aus dem Jahr 1996 ist ein gutes Beispiel. Der ehemalige Fernsehproduzent beschrieb darin Gefahren und Risiken, die aus dem Internet entstehen könnten, und warnte vor der Verbreitung populistischer oder extremistischer Ideen. In seiner Schlussfolgerung jedoch wischte er alle Zweifel und Bedenken beiseite und verkündete mit großem Pathos, dass Amerika und die ganze Welt an der Schwelle zu einer neuen Ära der Demokratie stünden. Durch elektronische Medien, so Grossman, hätten mehr Bürger mehr Einfluss auf den politischen Prozess als an irgendeinem Zeitpunkt seit der direkten Demokratie in den griechischen Stadtstaaten vor 2500 Jahren. Netzpolitik. Der wichtigste politische Vorreiter dieser Ideen war Al Gore, der 1993 unter Clinton zum Vizepräsidenten wurde. Anders als die meisten Politiker, die sich erst für das Internet zu interessieren begannen, als bereits in den Medien darüber berichtet wurde, hatte sich Gore schon während der 80er Jahre mit der Entstehung von Computernetzwerken beschäftigt. Als Senator setzte er sich Mitte der 80er, als weltweit nur 5000 Computer miteinander vernetzt waren, für den Ausbau von Supercomputern ein und forderte die Schaffung einer Infrastruktur, durch die solche Computer miteinander kommunizieren konnten. Ein von Gore initiiertes Gesetz aus dem Jahr 1991 stellte die finanziellen Mittel für eine nationale Datenautobahn, Information Superhighway, bereit, die es ermöglichte, verschiedene Netzwerke im sogenannten Internet zusammenzuführen. Der Begriff Datenautobahn war für Gore nicht nur ein Vergleich, sondern entsprach seiner tiefsten Überzeugung. Genauso wie die Schaffung eines landesweiten Autobahnnetzwerks Mitte des 20. Jahrhunderts dazu geführt habe, dass zwischen amerikanischen Bundesstaaten mehr Handel und ein regerer Austausch von Menschen und Ideen stattfand, war es laut Gore Ende des 20. Jahrhunderts Aufgabe der Politik, eine Autobahn für Daten zu schaffen, die einen noch größeren und positiveren Effekt für Wirtschaft und Gesellschaft haben würde. Zwei Väter des Internets, die Computeringenieure Robert Kahn und Vinton Cerf, würdigten später seine Vision. Auch wenn er das Internet nicht erfunden habe, sei Gore der erste Politiker gewesen, der seine Bedeutung verstanden und seine Entstehung aktiv gefördert habe. Wie alle Techno-Optimisten glaubte Gore, dass gesellschaftlicher Fortschritt die Konsequenz von technischem Fortschritt sei und dass dies besonders für die Teilhabe an der Demokratie gelte. In einer Rede vor Delegierten der Internationalen Fernmeldeunion ITU im Frühling 1994 erklärte er, dass die Vernetzung von Computern ermögliche, kompliziertere Probleme schneller zu lösen, weil die Kapazitäten aller Computer gebündelt würden. Je mehr Austausch zwischen den Computern stattfinde und je schneller und einfacher dieser sei, desto wahrscheinlicher könne innerhalb kurzer Zeit die richtige Antwort gefunden werden. Vom Internet und der internationalen Datenautobahn, die er in seiner Rede vorschlug, erhoffte sich Gore Ähnliches. Nicht nur mehr Handel oder die Lösung komplexer wissenschaftlicher Probleme, sondern einen größeren Marktplatz der Ideen. Die globale Dateninfrastruktur ist nicht bloß eine Metapher für die Demokratie. Sie wird ganz erheblich zum Funktionieren der Demokratie beitragen und die Teilhabe der Bürger an Entscheidungen verbessern. Sie wird auch zu mehr Zusammenarbeit zwischen Nationen führen. Sie wird ein neues Zeitalter der athenischen Demokratie einläuten. Die Idee der elektronischen Agora, die die Vorstellungskraft der Techno-Optimisten so beflügelt hatte, wurde somit zur offiziellen Politik. In Europa gab es niemanden, der wie Al Gore die Entwicklung der Technologie von Anfang an enthusiastisch begleitet hatte und gleichzeitig über genügend Einfluss verfügte, um sie politisch voranzutreiben. Doch ab Mitte der 90er Jahre entwickelte sich hier ein ähnlicher Diskurs. Neben Demokratie war Bildung dabei ein zentrales Thema. Für den britischen Premierminister Tony Blair zum Beispiel war der flächendeckende Anschluss ans Internet eines der zentralen Versprechen, das er während seiner Amtszeit einlösen wollte. Noch als Oppositionsführer bot er Telekommunikationsfirmen Vorteile bei der Marktöffnung an, wenn sie im Gegenzug alle öffentlichen Schulen und Büchereien mit dem Internet verbinden würden. Er sprach von einer nationalen Anstrengung, die notwendig sei, um ein System der elektronischen Weiterbildung zu schaffen, das es alleinstehenden Müttern, Arbeitslosen oder Freiberuflern ermöglichen würde, von zu Hause aus zu studieren oder sich weiterzubilden. Als Regierungschef war Blair einer der ersten, die die soziale Kluft bei der Versorgung mit Informationstechnologien ansprachen. Diese Technologie revolutioniert die Art und Weise, wie wir arbeiten, Geschäfte machen und miteinander leben, so Blair bei einem Bildungsgipfel im Frühling 2000. Wir müssen sicherstellen, dass hiervon nicht nur eine Elite profitiert. Ein Internet für alle. In Deutschland ging es vor allem um das wirtschaftliche Potenzial. Zu einer Zeit, als Massenarbeitslosigkeit das zentrale Problem der Politik war, erhofften sich Politiker aller Parteien vom Internet einen Innovationsschub, der höhere Einkommen und hochwertige Jobs produzieren sollte. Obwohl das Telefon- und Datennetz im internationalen Vergleich relativ gut war, fürchtete man, dass Deutschland den Anschluss an die digitale Revolution verlieren und der Volkswirtschaft dadurch hunderte Milliarden an Wirtschaftsleistung verloren gehen würden. Einer der hartnäckigsten Fürsprecher des Wandels zur Informationsgesellschaft war der Sozialdemokrat Wolfgang Thierse, der der damaligen Bundesregierung immer wieder verpasste Chancen vorwarf. Wir befinden uns in einem rasanten Vorgang, bei dem es um die Existenzchancen und um die Lebensweise schon in den allernächsten Jahren geht, erklärte er im Jahr 1997. Der Vorgang ist nur zu vergleichen mit der industriellen Revolution, die binnen 200 Jahren das gesellschaftliche Leben total veränderte. Wie zahlreiche andere Abgeordnete warnte er davor, dass eine Industriegesellschaft, die die informationstechnische Modernisierung verhindert oder verschläft, daran auch nichts verdienen könne. Was bedeutet? Sie wird das vorhandene Beschäftigungsniveau nicht halten können, sondern einen enormen Verlust an Arbeitsplätzen hinnehmen müssen. Weder Thierse noch Blair oder Gore hatten Interesse daran, sich mit den Risiken und Gefahren der digitalen Revolution auseinanderzusetzen. Thierse forderte zwar, die Konsequenzen des Internets sozial und ökologisch abzuwägen, doch sein vorrangiges Ziel war, dadurch Vertrauen in die neuen Technologien zu schaffen. Der Politikwissenschaftler Abel Reiberg, der sich ausführlich mit der Entstehung der Netzpolitik in Deutschland beschäftigt hat, zeigt, dass Themen wie Jugend und Datenschutz sowie andere negative Folgen der Vernetzung nur dann diskutiert wurden, wenn der Verdacht bestand, dass sie Akzeptanz und generell positive Nutzung des Internets gefährden könnten. Besonders was die Folgen für den politischen Diskurs betraf, gab es laut Reiberg keine ernsthafte Debatte. Statt einer kritischen Auseinandersetzung folgte die Einführung und Verbreitung des Internets einer positivistischen Tradition, die neue Technologien mit gesellschaftlichem Fortschritt verband. Dass das Internet zu einem Instrument von Autokraten und sogar Terroristen werden könnte, kam fast niemandem in den Sinn. Genauso wenig war vorstellbar, dass das neue Medium nicht zur Verbesserung des politischen Diskurses beitragen würde, sondern zu dessen Radikalisierung. Technologie war aus damaliger Sicht gut und die Vision der Techno-Optimisten nicht nur akzeptiert, sondern ein politischer Imperativ. Kapitel 5: Der neue Terrorismus. Genauso wie die politischen Folgen der digitalen Revolution unterschätzten die liberalen Optimisten die Gefahr durch den dschihadistischen Terrorismus. Das zeigte sich bereits im Februar 1993, als das World Trade Center in New York zum ersten Mal zum Ziel eines terroristischen Anschlags wurde. Innerhalb weniger Tage nahm die amerikanische Bundespolizei FBI die ersten Verdächtigen fest, die allesamt zum Netzwerk eines blinden ägyptischen Predigers gehörten. Für die amerikanische Öffentlichkeit, die vor den Anschlägen vom September 2001 kaum etwas vom islamistischen Extremismus gehört hatte, war die Gruppe eine Kuriosität. Zeitungen porträtierten sie als eine Art Sekte, in der sich Wirrköpfe und Fanatiker um einen charismatischen Anführer scharten. Thomas Friedman, immerhin ein vormaliger Nahost-Korrespondent, sprach ihr jede Bedeutung ab. Der Bombenbauer, ein Pakistaner namens Ramzi Youssef, war seiner Meinung nach die Quintessenz des superermächtigten, wütenden Mannes. Und auch das FBI tat sich schwer damit, den Fall einzuordnen. Obwohl im Laufe der nächsten Jahre 3 Dutzend Anhänger der Gruppe verurteilt wurden, kam das Wort Terrorismus in den Anklageschriften nicht vor. Internationale Verbindungen wurden niemals untersucht. Und nach Ende des letzten Prozesses, im Jahr 1997, stellte das FBI alle weiteren Ermittlungen ein. Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, aber bis zu den Anschlägen vom September 2001 war der Vorgang praktisch vergessen. Ein Einzelfall. Die Kommission zur Aufklärung der Anschläge vom 11. September 2001 kritisierte den Umgang mit dem Anschlag vom Februar 1993 später als grob fahrlässig. Wie sich herausstellte, war der blinde Scheich kein wirrer Sektenführer, sondern spiritueller Kopf einer dschihadistischen Gruppe, die sich später mit Al-Qaida zusammenschloss. Youssef war kein verrückter Einzeltäter, sondern hatte sich mehrmals mit Osama bin Laden getroffen und von seinem Onkel, dem Terrorplaner Khalid Scheich Mohammed, $100.000 für die Durchführung des Anschlags erhalten. Mehrere der Verurteilten hatten in Afghanistan gekämpft und waren in Bin Ladens Trainingscamps ausgebildet worden. Mehr noch, Bin Ladens Name stand auf einer Liste von nicht angeklagten Mitverschwörern, die das FBI für einen Gerichtsprozess zusammengestellt, aber niemals weiterverfolgt hatte. Lange bevor es irgendjemand merkte, war Amerika zum Opfer des Terrornetzwerks Al-Qaida geworden. Die Reaktion des FBI und der amerikanischen Öffentlichkeit auf die Anschläge vom Februar 1993 war symptomatisch für die zögerliche Weise, mit der sich westliche Politikeliten während der 90er Jahre der Bedrohung durch den dschihadistischen Terrorismus näherten. Jahrelang wurde die Gefahr nicht wahrgenommen. Und als sie wahrgenommen wurde, verstand man sie nicht. Die Wurzel des Problems war, was die Kommission zur Aufklärung der Anschläge vom 11. September in ihren Schlussfolgerungen als Versagen der Vorstellungskraft beschrieb. Nach dem Ende des Kalten Krieges fehlte es nicht nur an Ressourcen, um die Gefahr zu erkennen, vielmehr waren westliche Eliten lange Zeit weder willens noch fähig, sich eine so direkte Herausforderung des westlichen Staaten und Wertesystems überhaupt vorzustellen. Nihilistischer Terrorismus. Obwohl Terroristen in der Regel nichtstaatliche Akteure sind, galt es während des Kalten Krieges als abgemacht, dass die wichtigsten Gruppen von Staaten gesponsert wurden. Libyen und Syrien zum Beispiel mischten auf diese Weise in zahlreichen Konflikten mit, ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Auch Ostblockstaaten und die Sowjetunion unterstützten terroristische Organisationen, typischerweise um westliche oder von Amerika unterstützte Regierungen zu destabilisieren. Die amerikanische Autorin Claire Sterling veröffentlichte Anfang der 80er Jahre ein Buch mit dem Titel »The Terror Network«, in dem sie zu beweisen versuchte, dass praktisch alle damals existierenden Terrorgruppen vom Kreml aus gesteuert wurden. Internationaler Terrorismus, so Sterlings These, sei Moskaus geheimer Krieg gegen den Westen. Das ging vielen zu weit. Aber die Idee, dass terroristische Gruppen auf die Unterstützung durch Staaten angewiesen waren, galt den meisten westlichen Nachrichtendiensten als plausibel. Vom Ende des Kalten Krieges erhofften sich viele Experten einen Rückgang des Terrorismus, da viele der Staaten, die bis dahin Terrorgruppen unterstützten, kein Interesse mehr an Stellvertreterkriegen hatten oder sich stärker zurückhalten mussten. Und tatsächlich, wenn auch nicht sofort, so verschwanden im Laufe des Jahrzehnts doch ein halbes Dutzend marxistische Gruppen, wie zum Beispiel die Deutsche Rote Armee-Fraktion, RAF, von der Bildfläche. Im Nahen Osten entwickelte sich ein Friedensprozess, der dazu führte, dass die palästinensische Befreiungsorganisation, PLO, die bis dahin als terroristisch galt, nun als offizielle Vertretung der Palästinenser anerkannt wurde. Und selbst in Regionen wie Nordirland, die nicht unmittelbar vom Kalten Krieg betroffen waren, gab es plötzlich Hoffnung auf Frieden. Kurzum, das Ende der Ost-West-Konfrontation hatte Bewegung in viele Konfliktsituationen gebracht und es zeichnete sich ab, dass besonders die linken und anti-imperialistischen Terrorgruppen, die während des Kalten Krieges von östlichen oder mit der Sowjetunion alliierten Staaten gesponsert worden waren, bald der Vergangenheit angehören würden. Doch während sich die alten Terroristen Schritt für Schritt vom bewaffneten Kampf verabschiedeten, beobachteten Experten wie Walter Laqueur die Entstehung eines brutaleren, scheinbar völlig anderen Terrorismus. Der Anschlag auf das World Trade Center im Februar 1993, bei dem die Attentäter geplant hatten, bis zu einer 250.000 Menschen zu töten, war nur ein erstes Vorzeichen. Im März 1995 versprühte die japanische Aum-Sekte zur morgendlichen Hauptverkehrszeit in der Tokioter U-Bahn das Giftgas Sarin, mit dem Ziel, eine Art globales Armageddon in Gang zu setzen. Weniger als einen Monat später sprengte ein rechtsextremer Militärveteran im amerikanischen Oklahoma ein Regierungsgebäude in die Luft und brachte so 169 Menschen um. Und im Sommer 1998 machte abermals Osama bin Laden von sich reden, als Selbstmordattentäter aus seinem Netzwerk zwei amerikanische Botschaften in Ostafrika angriffen und dabei 224 Menschen, mehrheitlich Afrikaner, töteten. Mit den oftmals für Fernsehkameras in Szene gesetzten Entführungen und Anschlägen der 70er und 80er Jahre, bei denen häufig nur relativ wenige Menschen zu Tode kamen, hatte diese Art von Terrorismus nur noch wenig zu tun. Das alte Diktum, wonach Terroristen wollten, dass viele Leute zuschauen, nicht dass viele Leute sterben, stimmte nicht mehr. Wie sich herausstellte, war der neue Terrorismus nicht nur brutaler, sondern auch komplexer. So sehr man auch suchte, es ließ sich keine übermächtige staatliche Krake identifizieren, die die unterschiedlichen Anschläge und Netzwerke steuerte. Hinzu kamen, dass die Attentäter meist völlig unbekannt und ihre Gruppen nicht hierarchisch, sondern relativ locker strukturiert waren. Statt Organisationen sprachen die Sicherheitsbehörden jetzt von Netzwerken, die sich ständig veränderten und je nach Bedarf neu formierten. Die Motivation war in vielen Fällen keine klar definierte politische Ideologie, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, sondern eine diffuse Mischung aus persönlicher Frustration, Hass auf die Welt, Verschwörungstheorien und vor allem apokalyptische Interpretationen von Religion. Der vielleicht besorgniserregendste Aspekt war das Interesse an chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Waffen, das viele Gruppen bekundet und einige aktiv verfolgt hatten. Der neue Terrorismus war brandgefährlich, aber er ließ sich auf keinen gemeinsamen Nenner bringen. Aus Sicht westlicher Politikeliten war entscheidend, dass es für den neuen Terrorismus kein gemeinsames Ziel gab, keinen gemeinsamen Feind und, am wichtigsten, keine Koordinierung oder Unterstützung durch einen feindlichen Staat, der die unterschiedlichen Gruppen für seine Ziele eingespannt hätte. Die vielen Menschen, die bei den Anschlägen der neuen Terroristen ums Leben kamen, waren eine Tragödie, und Staaten sollten alles in ihrer Macht Stehende tun, um existierende Bestände an chemischen, biologischen oder radiologischen Materialien vor dem Zugriff von Terroristen zu schützen. Aber die Bekämpfung dieser Art von nihilistischem Terrorismus war keine politische Aufgabe, sondern ein Job für Psychologen und die Polizei. Genauso saß auch Fukuyama, der bereits 1989 in seinem Artikel über das Ende der Geschichte vor einer Zunahme des Terrorismus gewarnt hatte, aber nicht daran glaubte, dass Terroristen in der Lage sein könnten, den Vormarsch des westlichen Wertesystems zu stoppen. Von einer Handvoll Forschern und Journalisten abgesehen, erkannte lange Zeit niemand, dass sich innerhalb der scheinbar amorphen Masse von wütenden jungen Männern ein ideologisch kohärentes, weltweit operierendes Netzwerk gebildet hatte, das über erstaunliche Ressourcen verfügte und mit großer Energie daran arbeitete, den Westen, seine Politik und sein Wertesystem herauszufordern. Zwei der renommiertesten französischen Nahostexperten schrieben in den 90er Jahren einflussreiche Bücher, in denen sie zu dem Schluss kamen, dass der Islamismus seinen Zenit bereits überschritten hatte. Und auch in Deutschland galt es bis nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als verpönt, sich mit vermeintlichen Randfiguren wie Osama bin Laden zu beschäftigen. Nur die ägyptischen Muslimbrüder und die palästinensische Hamas bekamen gelegentlich Aufmerksamkeit, aber auch sie galten als lokale Probleme. Die einzigen, die den Aufstieg der Dschihadisten bereits in ihre politischen Kalkulationen einbezogen hatten, waren die amerikanischen Konservativen. Sie argumentierten schon lange vor den Anschlägen vom 11. September, dass die größte strategische Gefahr für Amerikas Sicherheit die Proliferation von Massenvernichtungswaffen und, ganz besonders, der Nexus zwischen Schurkenstaaten und apokalyptischen Terroristen sei. Dies wurde zu einer der wichtigsten Begründungen für den späteren Irakkrieg. Ein regionales Problem? Unter Verschwörungstheoretikern wurde zur beliebten Erzählung, dass Amerika nach Ende des Kalten Krieges den Islam als neues Feindbild aufgebaut habe. Nachdem die Sowjetunion besiegt war, so das Argument, brauchte der Westen dringend neue Gegner, um die eigenen Bevölkerungen im Zaum zu halten, von Verfehlungen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik abzulenken und, nicht zuletzt, die Finanzierung des militärisch-industriellen Komplexes zu rechtfertigen. Dazu passte, dass der Establishment-Wissenschaftler Huntington über den Kampf der Kulturen und Islams blutige Grenzen geschrieben hatte. Bereits vor den Anschlägen vom 11. September 2001 meinte deshalb eine Reihe von Kommentatoren, der Islam solle den Kommunismus als neues Schreckgespenst ersetzen. Dabei gab es hierfür keinerlei Belege. Westliche Politikeliten hatten sich in den 90er Jahren lange Zeit beinahe gar nicht mit der Bedrohung durch den dschihadistischen Terrorismus beschäftigt. Und als sie es schließlich taten, fehlte der Wille, ihm politisch und militärisch entgegenzutreten. Zur selben Zeit, als Huntington seinen Artikel über den Kampf der Kulturen schrieb, eruierte das amerikanische Verteidigungsministerium in einer vertraulichen Studie mögliche Konfliktszenarien, auf die sich das amerikanische Militär vorbereiten sollte. Keines dieser Szenarien identifizierte den radikalen oder fundamentalistischen Islam als potenziellen Gegner. Die einzigen Terroristen, die in dem Bericht auftauchten, waren lateinamerikanische Narcos, also Drogenhändler, von denen man befürchtete, sie könnten den Panama-Kanal kapern. Wichtiger noch, im selben Jahr zog sich Amerika fast vollständig aus Afghanistan zurück, wo die Regierung im Jahrzehnt zuvor den afghanischen Widerstand, die Mujahedin, im Kampf gegen die sowjetische Besatzung des Landes unterstützt hatte. Was während des Kalten Krieges ein wichtiges Schlachtfeld in der Auseinandersetzung mit dem Kommunismus war, hatte nach Ende der Ost-West-Konfrontation jegliche Bedeutung verloren. Nachdem die Sowjets abgezogen waren und noch mehr nach dem Kollaps der Sowjetunion im Jahr 1991, gab es für Amerika keinen triftigen Grund mehr, sich weiter in dem verarmten Land zu engagieren. Anders als vielfach behauptet, existierten keine Beweise dafür, dass Bin Laden von der CIA rekrutiert wurde oder auch nur jemals zu ihr oder irgendeinem anderen Teil der amerikanischen Regierung Kontakt hatte. Die amerikanischen Beziehungen aus dieser Zeit gingen fast vollständig auf Pakistan über, das in seinem Nachbarland den Bürgerkrieg beenden und eine religiös-konservative und damit dem Erzfeind Indien gegenüber feindliche Regierung etablieren wollte. Als sich Amerika gegen Ende der Dekade plötzlich wieder für Afghanistan interessierte, war es laut Michael Hurley, einem leitenden CIA-Beamten, bereits zu spät. Wir hatten uns auf andere Teile der Welt konzentriert und dabei die Situation in Afghanistan völlig aus dem Blick verloren. Dass westliche Geheimdienste lange brauchten, bis sie die Gefahr, die von Bin Ladens Netzwerk ausging, erkannten, ist mittlerweile gut rekonstruiert. Bis Ende der 90er wusste beispielsweise niemand, dass an dem Feuergefecht, das im Oktober 1993 zum Tod von 19 amerikanischen Soldaten und dem Rückzug amerikanischer Truppen aus Somalia führte, ehemalige Afghanistan-Krieger beteiligt waren. Auch die Rolle internationaler dschihadistischer Netzwerke bei dem Bombenanschlag auf das World Trade Center im Februar 1993 blieb bis zum Ende der Dekade unerforscht. Erst im Jahr 1996, als Bin Laden Amerika in einem 15-seitigen Statement den Krieg erklärte, richtete die CIA eine Sondereinheit ein, die sich auf seine Beobachtung konzentrierte. Auch die Briten tappten weitgehend im Dunkeln. Bei den Nachrichtendiensten war nach Ende des Kalten Krieges stark gekürzt worden und von den Mitarbeitern, die übrig blieben, konzentrierten sich die meisten nach wie vor auf den Ostblock und auf Nordirland. David Ormand, der 1996 zum Direktor des Abhördienstes GCHQ ernannt wurde, berichtet, dass die britischen Nachrichtendienste damals ungefähr 3 Leute hatten, die sich mit internationalem Terrorismus auskannten. Es hat bis nach den Anschlägen vom 11. September gedauert, bis wir wirklich verstanden, dass das eine Bedrohung für uns ist. Teil des Problems war, dass westliche Geheimdienste die dschihadistische Bewegung lange für ein regionales Problem hielten. Hierfür gab es, zumindest anfangs, gute Gründe. Nachdem viele Afghanistan-Krieger in ihre Heimatländer zurückgekehrt waren, ging es ihnen zunächst nicht um einen Krieg gegen den Westen, sondern um den Sturz ihrer jeweiligen Herrscher. Während der frühen 90er Jahre kam es deshalb überall im Nahen Osten und in Nordafrika zu Terrorkampagnen, an denen sogenannte Afghanistan-Veteranen beteiligt waren. Selbst diejenigen, die es als Asylbewerber nach Europa geschafft hatten und jetzt in London oder Hamburg lebten, waren zu dieser Zeit vor allem damit beschäftigt, ihre Brüder in der Heimat zu unterstützen. Gerhard Konrad, der ein führender Nahostexperte beim BND war, erinnert sich: Wir haben den dschihadistischen Terrorismus in den 1990ern in erster Linie als ein regionales, nicht als globales oder unmittelbar gegen den Westen gerichtetes Problem verstanden. Dass es ein bisschen gegen Amerika ging, war offensichtlich, denn die waren mit ihren Truppen in der Region exponierter. Wir haben deshalb versucht, diese Leute im Auge zu behalten, denn es gab ja immer mal jemanden, der auf Abwege kam. Aber im Großen und Ganzen war das aus europäischer Sicht ein regionaler Terrorismus, von dem wir glaubten, das betrifft uns nicht. Das blieb auch Mitte der 90er Jahre so, obwohl immer deutlicher wurde, dass sich die Strategie der Dschihadisten änderte und der ferne Feind, also der Westen, stärker in ihren Fokus geriet. Dass es in Frankreich bereits 1994 und 1995 zu Anschlägen kam, wurde wegen des Bürgerkriegs in Algerien und Frankreichs Rolle als ehemalige Kolonialmacht als Sonderfall betrachtet. Und selbst Bin Ladens Kriegserklärung aus dem Jahr 1996 sorgte zunächst nicht für ein Umdenken, weil aus dem Text klar zu werden schien, dass es dem Al-Qaida-Chef vor allem um die Präsenz amerikanischer Truppen in Saudi-Arabien und die Verfehlungen des saudischen Königshauses ging. Erst nach Bin Ladens zweiter Kriegserklärung und den Anschlägen auf die amerikanischen Botschaften in Ostafrika im Jahr 1998 ließ sich nicht mehr verneinen, dass das vermeintlich regionale Problem zu einem globalen geworden war. Laut Konrad verstanden westliche Nachrichtendienste erst ab diesem Zeitpunkt das volle Ausmaß von Bin Ladens Absichten und operativer Kapazität. Vorher war das keinem so recht bewusst, denn es hat ja keiner richtig hingesehen. Verbrecherjagd. Auf politischer Ebene dauerte es noch länger, bis die Gefahr erkannt wurde. Selbst nach den Anschlägen in Ostafrika wollten die Amerikaner zunächst nicht glauben, dass Bin Laden verantwortlich war. Ali Soufan, ein jordanischstämmiger FBI-Mitarbeiter, der sich bereits damals für Bin Laden interessierte, stieß in seiner Behörde auf taube Ohren. Ich habe mich am Tag nach den Anschlägen mit meinem Hauptquartier gestritten, weil ich davon überzeugt war, dass es Bin Laden war. Aber meine Bosse sagten nur, Bin Laden würde uns niemals direkt angreifen. Als Untersuchungen ergaben, dass Soufan recht hatte, stürzten sich die amerikanischen Sicherheitsbehörden auf die neue Bedrohung. Während der späten 90er Jahre gab es zahlreiche Ermittlungen, internationale Sanktionen und eine militärische Strafaktion, die sich gegen Bin Ladens Camps in Afghanistan und eine angebliche Giftgasfabrik im Sudan richtete. Doch die Maßnahmen folgten keiner Systematik. Sie richteten sich vor allem gegen Bin Laden als Person, nicht aber gegen die globale Infrastruktur, die während der 90er Jahre entstanden war. In seiner Autobiografie beschreibt Clinton die Anstrengungen seiner Regierung gegen Al-Qaida als eine Art Verbrecherjagd, in der es vor allem darum ging, Informationen über Bin Ladens Aufenthaltsort zu bekommen, um ihn mit Hilfe einer Cruise Missile zu töten. Die Vergeltungsschläge, die er nach den Anschlägen von 1998 befahl, trafen nach Schätzungen maximal 30 Al-Qaida-Anhänger. Bin Laden selbst war niemals in Gefahr. Dass das Problem nicht ein einzelner Mann war, sondern eine weltweite Bewegung, die sich zum Ziel gesetzt hatte, Amerika und den Westen zu zerstören, passte anscheinend nicht in Clintons optimistisches Weltbild. Die Konsequenz war, dass wichtige Maßnahmen, die die Anschläge vom 11. September 2001 hätten verhindern können, unterblieben. Nach Meinung Ali Soufans gab es während Clintons Amtszeit keinen systematischen Druck auf Pakistan, Die Kommunikation zwischen den Nachrichtendiensten war miserabel. Und niemand bemühte sich, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es sich um eine strategische Bedrohung handelte. Nach einem weiteren Anschlag auf ein amerikanisches Ziel, das Kriegsschiff USS Cole vor der Küste Jemens, sträubte sich das Weiße Haus noch immer gegen die offensichtliche Schlussfolgerung, dass die dschihadistische Bewegung Amerika den Krieg erklärt hatte. Laut Zufan wollte niemand in Washington hören, dass Bin Laden für diesen Anschlag verantwortlich war, denn das hätte ja bedeutet, dass man etwas tun musste. Der Angriff, bei dem immerhin 17 amerikanische Soldaten ums Leben kamen, blieb für Al-Qaida deshalb folgenlos. Im Gegensatz zu den Anschlägen von 1998 gab es noch nicht mal einen Vergeltungsschlag. Auch unter Clintons Nachfolgern änderte sich an all dem wenig. Es schien sogar, als passe der neuen Regierung der dschihadistische Terrorismus noch weniger ins Konzept als der alten. Wichtigstes außenpolitisches Ziel von Bush war es, die Vormachtstellung Amerikas zu zementieren, und sein Fokus lag dabei auf Staaten, die für Amerika entweder zur Konkurrenz oder zur Bedrohung werden konnten. In einer Zeitschrift des Außenministeriums nannten die hochrangigsten Kabinettsmitglieder 2 Monate nach dem Amtsantritt ihre Prioritäten. Für Außenminister Colin Powell waren dies China, Russland, Nordkorea, der Irak und die NATO. Verteidigungsminister Donald Rumsfeld erwähnte die Raketenabwehr und Friedensmissionen. Und Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice interessierte sich für Großmächte und Schurkenstaaten. Niemand erwähnte den dschihadistischen Terrorismus. Besonders Rice hielt das Thema ganz offenbar für zweitrangig. In den 8 Monaten vor dem 11. September stufte sie die Rolle des nationalen Antiterrorismus-Koordinators herunter und verweigerte ihm Zugang zum sogenannten Principles Committee, wo die wichtigsten sicherheitspolitischen Entscheidungen getroffen wurden. Richard Clark, der damals diese Position innehatte, fand es schwer, mit ihr überhaupt ein Treffen zu organisieren. Wie vieles, was während der Clinton-Zeit geschah, so Clark in seinen Memoiren, fand Rice die Fixierung Clintons auf Bin Laden seltsam. Die These, dass der Westen den Islam während der 90er Jahre systematisch zum neuen Feind aufgebaut hätte, widerspricht also den Fakten. Das eigentliche Verbrechen war nicht, dass es der Westen auf einen Konflikt mit dem Islam abgesehen hatte, sondern dass die wachsende Bedrohung durch die dschihadistische Bewegung lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, so war für westliche Politikeliten die Idee einer aggressiven globalen Bewegung, die die westliche Werteordnung nicht nur ablehnte, sondern aktiv bekämpfte, in der Dekade nach dem Ende des Kalten Krieges unvorstellbar. So veröffentlichte Larry Johnson, ein vormaliger CIA-Analyst, noch im Juli 2001 einen Artikel, in dem er kritisierte, dass die Bedrohung durch den Terrorismus völlig übertrieben dargestellt werde. Weder würden islamistische Terroristen stärker, noch sei Amerika vermehrt ihr Ziel, so Johnson. Ich hoffe auf eine Welt, in der Fakten und nicht Fiktionen unsere Politik bestimmen. Der Terrorismus ist nicht die größte Sicherheitsherausforderung für die Vereinigten Staaten und sollte auch nicht so dargestellt werden. Wie sich 2 Monate später zeigte, war die Bedrohung durch den Terrorismus keine Fiktion. Was sich als Fiktion herausstellte, war die Idee vom ewigen Frieden und von dem unaufhaltsamen Vormarsch der Demokratie, die westliche Politikeliten während der 90er Jahre den neuen Gefahren gegenüber blind gemacht hatte. Teil 2. Hybris 2001 bis 2010. Kapitel 6. Weckruf 9/11. Der liberale Optimismus der 90er Jahre endete am frühen Vormittag des 11. September 2001, als Terroristen 2 Passagiermaschinen in das World Trade Center in New York steuerten, die Wolkenkratzer zum Einsturz brachten und dabei Tausende von Menschen töteten. Die unmittelbaren Reaktionen waren überall ähnlich. Der erste war Schock. Menschen auf der ganzen Welt waren fassungslos, als die Flugzeuge in die Türme einschlugen. Es war unvorstellbar, wie eines der größten und bekanntesten Wahrzeichen der Welt in wenigen Sekunden in Schutt und Asche zerfiel. Unbegreiflich, welch enormes Leid die Attentäter zu verursachen bereit waren. Hierauf folgte die Erkenntnis, dass der 11. September 2001 eine Zäsur war. Bereits wenige Stunden nach den Anschlägen hieß es, dass ab diesem Tag alles anders werde, auch wenn noch niemand genau sagen konnte, wie Amerika auf sie reagieren würde. Sicher schien zu diesem Zeitpunkt nur, was der amerikanische Schriftsteller Paul Auster wenige Tage später schrieb: Jetzt erst beginnt das 21. Jahrhundert. Grund für diese Unsicherheit war nicht nur das Ausmaß der Anschläge, sondern auch die Tatsache, dass die Attentäter keinen Hinweis darauf gegeben hatten, welche Ziele sie verfolgten. Zwar gab es innerhalb weniger Tage kaum noch Zweifel, dass Bin Ladens Al-Qaida-Netzwerk verantwortlich war. Doch es existierte kein Video oder Bekennerschreiben. Konservative Kommentatoren stürzten sich deshalb sogleich auf die Religion der Attentäter, identifizierten den Islam als Ursache für ihren Fanatismus und argumentierten, wie beispielsweise der britische Historiker Bernard Lewis, dass Religion der Hauptgrund für Intoleranz und Gewaltbereitschaft islamisch geprägter Gesellschaften sei. Für Linke stand vor allem die amerikanische Außenpolitik im Vordergrund. Weniger als eine Woche nach den Anschlägen beschrieb die amerikanische Schriftstellerin Susan Sontag den 11. September als Konsequenz der Politik, Interessen und Handlungen der Vereinigten Staaten und kritisierte die damaligen Sanktionen gegen den Irak, amerikanische Militärinterventionen sowie Amerikas Unterstützung für Israel und arabische Diktatoren. Es wird sehr gründlich nachgedacht werden müssen, so Sonntag, über die Zukunft der amerikanischen Politik im Nahen Osten. Die Deutung, die sich bei westlichen Politikeliten durchsetzte, war jedoch eine andere. Obwohl die Anschläge auf amerikanischem Boden stattgefunden hatten, war Amerika in ihren Augen nicht das eigentliche oder einzige Ziel. Das Land repräsentierte für sie nicht nur einen Staat, ein Territorium oder bestimmte Interessen, sondern auch und vor allem die Werte und Ideen, die den Westen definierten. Laut dem deutschen Publizisten Ralph Giordano war Amerika ein Codewort für die liberale Moderne. Und dies, so der deutsche Sozialwissenschaftler Michael Ehrke, galt insbesondere für New York. Der Schlag gegen das World Trade Center war kein Gegenschlag der Dritten gegen die Erste Welt, sondern in der Tat ein Anschlag auf die Zivilisation der Aufklärung. Kaum eine Stadt dieser Welt kommt dem aufklärerischen Ideal so nah wie New York, die multikulturelle Stadt par excellence. Im World Trade Center starben nicht nur weiße Protestanten angelsächsischer Herkunft, sondern Menschen aller Nationalitäten, Hautfarben, religiösen Bekenntnisse und sozialen Klassen. Die Idee, dass sich Amerika die Anschläge selbst eingebrockt hatte oder dass es den Attentätern um bestimmte Aspekte der amerikanischen Außenpolitik ging, war aus dieser Perspektive falsch. Denn die Anschläge hätten nicht nur Amerika gegolten, sondern allen Staaten und Gesellschaften, die ähnlich konstituiert waren und Ideen wie individuelle Freiheit, Menschenrechte und Demokratie für sich in Anspruch nahmen. Am prägnantesten formulierte es die französische Tageszeitung Le Monde, die zwei Tage nach dem Ereignis proklamierte: Nous sommes tous Américains, wir sind alle Amerikaner. Diese Interpretation hatte erhebliche Konsequenzen für den Krieg gegen den Terror, der den Anschlägen folgte. Für westliche Politikeliten ging es in diesem Konflikt nicht um die amerikanische Nahostpolitik, sondern um das westliche Gesellschaftsmodell. Gefordert waren nicht nur die Amerikaner, sondern alle, die sich liberalen und modernen Werten verpflichtet fühlten. Der 11. September war aus dieser Sicht nicht bloß ein terroristischer Anschlag, sondern Anfang einer langwierigen Auseinandersetzung, in der der Westen, angeführt von Amerika, einen mächtigen, ideologisch definierten Feind zu bezwingen hatte. Genauso formulierte es auch der amerikanische Präsident George W. Bush, als er am 20. September vor Abgeordneten des Kongresses sprach: Die Feinde der Freiheit haben uns den Krieg erklärt. Die zivilisierte Welt versammelt sich hinter Amerika. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch zu Fukuyamas Ende der Geschichte klang, fügte sich problemlos in das von ihm postulierte Schema ein. Die neue Bedrohung war kein Bruch, sondern eine logische Fortsetzung des Konflikts zwischen liberaler Moderne und ihren totalitären Feinden. Und in der Tat, der konservative Publizist Charles Krauthammer beschrieb den Krieg gegen den Terror schon im Monat nach den Anschlägen als eine Neuauflage des Kalten Krieges. Wir hatten 10 Jahre lang eine Art Urlaub von der Geschichte und viel Verwirrung darüber, worum es in der Außenpolitik ging. Aber diese Verwirrung ist jetzt vorüber, denn wir haben ein neues Organisationsprinzip. Der radikale Islam ist Nachfolger des sowjetischen Kommunismus, der ein Nachfolger des Faschismus war. Es war diese von Hybris geprägte Weltsicht, die in den darauf folgenden Jahren die schwersten Fehler verursachte. Nachdem westliche Politikeliten die Bedrohung durch Al-Qaida jahrelang unterschätzt hatten, wurde sie nun auf groteske Weise überschätzt. Und statt sich auf die Bekämpfung der dschihadistischen Bewegung zu beschränken, ging es darum, völlig fremde Gesellschaften innerhalb kurzer Zeit und mit möglichst geringem Aufwand zu modernisieren. Wie dieses und die folgenden 2 Kapitel zeigen, geriet der Westen dabei in einen langen, teuren und in vielerlei Hinsicht desaströsen Konflikt, der die Stärke und Ausstrahlungskraft liberal-moderner Ideen nicht vergrößerte, sondern stark beschädigte. Überreaktion. Zur Überschätzung der dschihadistischen Gefahr nach den Anschlägen vom 11. September trugen vor allem 2 Faktoren bei. Der erste war, dass weder Präsident Bush noch irgendein anderer westlicher Politiker genau definierten, wer der Gegner in diesem neuen, großen Konflikt war. Zur engeren Gruppe um Bin Laden, die die Anschläge in Amerika organisiert hatte, gehörten nicht mehr als 2000 Kämpfer. Doch das Netzwerk der sogenannten Afghanistan-Veteranen, mit denen Bin Laden in den 80er Jahren gekämpft hatte und aus dem Al-Qaida hervorging, umfasste schätzungsweise 10.000 bis 20.000. Darüber hinaus existierten ein Dutzend lokaler Gruppen in Ländern wie Algerien, Ägypten oder dem Jemen, die entweder mit Al-Qaida verbündet waren oder von ehemaligen Afghanistan-Kämpfern beeinflusst wurden. Je nachdem, wie man zählte, hatte Al-Qaida zwischen 2.000 und 100.000 Mitglieder. Eine riesige Spannbreite. Noch komplizierter wurde es, wenn man wie Charles Krauthammer neben Al-Qaida den radikalen Islam oder den Islamismus als Feind definierte. Hierzu gehörten dann Gruppen wie die afghanischen Taliban oder die palästinensische Hamas, die militant und islamistisch waren, aber keine Angriffe gegen westliche Ziele unternahmen. Ebenfalls radikal, wenn auch in der Regel nicht militant, waren salafistische Gruppen und die Muslimbruderschaft, die Millionen von Anhängern in Dutzenden von Ländern hatten. Und natürlich gab es auch islamistisch regierte Staaten, etwa Saudi-Arabien und den Iran, die ihre jeweiligen Überzeugungen weltweit propagierten, sich aber gleichzeitig als Verbündete im Kampf gegen den Terrorismus präsentierten. Wer war nun Feind? Wer Freund? Anders als im Kalten Krieg gab es kein Zentrum wie damals den Kreml, von dem aus die globale Bewegung gesteuert wurde. Und selbst wenn der Krieg gegen den Terror als Krieg gegen den islamistischen Terror verstanden wurde, blieb die Feindbeschreibung vage und verwirrend. Der amerikanische Verteidigungsstaatssekretär Douglas Faith, ein prominenter Neokonservativer, gab später zu, dass der Begriff unpräzise war und dass seine Regierung mit der Beschreibung des neuen Konflikts haderte. Laut Faith hatte dies aber auch Vorteile. In seinen Memoiren schreibt er, es erlaubte uns, die Benennung eines konkreten Feindes zurückzustellen, während wir uns Gedanken über diese komplexen Fragen machten. Der 2. Faktor war eine von Medien und Pseudo-Experten angeheizte Hysterie. In Inside Al-Qaida, dem 1. Buch über die Gruppe, das 6 Monate nach den Anschlägen erschien, porträtierte der sri lankische Terrorexperte Rohan Gunaratna Al-Qaida als eine globale Hydra, die in alle Länder der Welt ausgriff, sich lokalen Gegebenheiten anpasste und ohne Unterlass die Zerstörung des Abendlandes vorantrieb. Wer Gunaratnas Buch, das in vielen Sicherheitsbehörden zur Pflichtlektüre wurde, las, gewann den Eindruck, dass Al-Qaida unbesiegbar war. Ähnliche Vorstellungen verbreitete der amerikanische Kriminologe Harvey Kushner, der in zahlreichen Talkshows über die Infiltration Amerikas durch ein geheimes islamisches Terrornetzwerk sprach und bei jeder Gelegenheit vor Schläferzellen warnte, die nur auf den Befehl warteten, weitere Anschläge zu verüben. Laut seinem Buch »Holy War on the Home Front« gehörte praktisch jede muslimische Organisation in Amerika zu einer weitverzweigten Verschwörung, in der Al-Qaida seine Aktionen mit der Muslimbruderschaft, der weitgehend säkularen PLO und der seit Jahren inaktiven Abu Nidal-Organisation koordinierte. Ein weiteres Beispiel ist der Journalist Paul Williams, der wie Kushner und Gunaratna nach dem 11. September vom FBI und anderen Sicherheitsbehörden als Berater engagiert wurde. In Al-Qaida, Brotherhood of Terror, behauptete Williams, die Gruppe betreibe ein Nuklearprogramm und sei im Besitz taktischer Atomwaffen, sogenannter Kofferbomben aus russischer Produktion. In einem späteren Buch verstieg er sich zu der Aussage, ein hochrangiges Mitglied der Gruppe habe sich Zugang zu einem kanadischen Kernkraftwerk verschafft und mehr als 80 Kilogramm nukleares Material gestohlen. Nichts davon entsprach der Wahrheit. Doch vielen Menschen in Amerika und Europa vermittelten solche Berichte ein Gefühl existenzieller Bedrohung. Bin Ladens Gruppe, für die sich bis zum 11. September kaum jemand interessiert hatte, erschien auf einmal mächtiger und vor allem fanatischer als die Sowjetunion während des Kalten Krieges. Die Bedrohungsmatrix. Bei den Sicherheitsbehörden war der Informationsstand nicht viel besser. Da sich westliche Geheimdienste lange Zeit kaum mit der dschihadistischen Bewegung beschäftigt hatten, gab es unmittelbar nach den Anschlägen nur wenige Erkenntnisse darüber, wie die Bewegung funktionierte, wer zu Al-Qaida gehörte und welches Verhältnis andere islamistische Gruppen zu Bin Ladens Netzwerk unterhielten. Jonathan Evans, der ehemalige Chef des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5, bezeichnete das Phänomen als islamistische Suppe. In London hatten wir jede Menge islamistische Gruppen, alle mit ähnlicher Ideologie, aber unterschiedlichen Organisationen, regionalen Interessen, Persönlichkeiten und Verbindungen. Es war schwer, sich Al-Qaida als eine einzige Struktur vorzustellen. Ein weiterer Faktor war der öffentliche Druck, denn die Geheimdienste wollten sich nicht ein weiteres Mal vorwerfen lassen, sie hätten Hinweise auf einen Anschlag verpasst. Der leitende CIA-Beamte Michael Hurley erinnert sich folgendermaßen: Nach den Anschlägen schufen wir eine Bedrohungsmatrix, die jeden Tag dem Präsidenten präsentiert wurde. Das war eine Datei, in die alles reinkam, was von der NSA, der CIA und dem Militär abgefangen wurde. Natürlich wollten wir unbedingt verhindern, dass sich die Katastrophe vom 11. September wiederholte, aber gleichzeitig ging es vielen Kollegen darum, ihren Arsch abzusichern. Niemand wollte derjenige sein, der den nächsten Anschlag übersehen hatte. Und deshalb wurde alles berichtet, wovon wir gehört hatten. Manchmal auch Informationen, die unbestätigt oder unsicher waren. Der Autor David Frum, damals Redenschreiber im Weißen Haus, entsinnt sich furchterregender Präsentationen über mögliche Anschlagspläne, gegen die der 11. September harmlos wirkte. Am Ende, so Frum, waren alle kreidebleich. Peter Bergen, ein CNN-Reporter, der Bin Laden 1997 in Afghanistan interviewt hatte, beschreibt die Atmosphäre ähnlich. Nach dem 11. September glaubten alle, dass bald ein weiterer Anschlag passieren würde. Seine Schlussfolgerung? Sie überschätzten die Gefahr, weil sie sie zuvor unterschätzt hatten. Diese nahezu hysterische Bedrohungswahrnehmung prägte den gesamten Krieg gegen den Terror und war Grundlage für die sogenannte 1%-Doktrin, nach der Amerika auf terroristische Bedrohungen, deren Wahrscheinlichkeit bisher als gering eingeschätzt wurde, fortan reagieren sollte, als wären sie unausweichlich. Dies galt besonders für mögliche Anschläge mit Massenvernichtungswaffen, deren Beschaffung Bin Laden in Interviews zu einer religiösen Pflicht erklärt hatte. Nach Ansicht von Vizepräsident Richard Cheney verlief der Weg, auf dem solche Waffen am ehesten in die Hände von Terroristen gelangen würden, über Schurkenstaaten, die entsprechende Kampfmittel bereits besaßen und sie aus ideologischen oder opportunistischen Gründen an Terroristen weitergaben. Die Kombination aus Terrorismus, Massenvernichtungswaffen und Schurkenstaaten wurde so zum schlimmstmöglichen Horrorszenario, das es nach Ansicht amerikanischer, aber auch europäischer Politiker, wie beispielsweise Tony Blair, um jeden Preis zu verhindern galt. Unmittelbare Folge war, dass nahezu jedes Mittel recht schien, um den Terrorismus zu bekämpfen. Wenn die eigene Existenz auf dem Spiel stand, waren die aufklärerischen Werte, die im Krieg gegen den Terror ja eigentlich verteidigt werden sollten, plötzlich nicht mehr so wichtig. Die Verfassung ist kein Selbstmordpakt, hieß es häufig, was in der Praxis bedeutete, dass rechtsstaatliche Prinzipien ignoriert werden konnten, wenn es um die Gefahrenabwehr ging. Insbesondere Cheney glaubte, dass Amerika nur deswegen angegriffen wurde, weil es seinen Feinden gegenüber Schwäche signalisiert habe. Beispielsweise durch den voreiligen Rückzug der eigenen Truppen aus Somalia oder die ausbleibende Vergeltung für den Anschlag auf das US-Kriegsschiff USS Cole. Schwäche ist provokant, so der Vizepräsident in einem Fernsehinterview. Sie hat Osama bin Laden dazu ermutigt, Amerika anzugreifen und zu glauben, er käme straflos davon. Begünstigt durch die Verwirrung darüber, wer eigentlich der Gegner in diesem Krieg war, entstand eine Situation, in der Amerika und seine Alliierten bereit waren, schwere Menschenrechtsverletzungen nicht nur in Kauf zu nehmen, sondern sie aktiv zu befördern. In einem Interview erklärte der spätere Verteidigungsminister Robert Gates, viele der Maßnahmen, die illegalen Auslieferungen, Guantanamo und die erweiterten Verhörmethoden waren in Wirklichkeit Verzweiflungstaten. Wir wollten unbedingt Informationen bekommen, denn wir hatten kaum welche. Modernisierung von außen. Natürlich begann nach dem 11. September auch eine Art Ursachenforschung. Nicht zuletzt, weil Präsident Bush von Anfang an klargemacht hatte, dass er nicht nur Terroristen, sondern die Wurzeln des Terrors bekämpfen wollte. Erklärungsansätze, wonach entweder der Islam oder die imperialistische Außenpolitik Amerikas das Grundübel waren, bekamen zwar mediale Aufmerksamkeit, hatten aber relativ wenig Einfluss. Aus Sicht westlicher Politikeliten war entscheidend, dass der Nahe Osten, aus dem die Attentäter vom 11. September stammten, politisch und wirtschaftlich hinter dem Rest der Welt zurückgeblieben war. Für den amerikanischen Kommentator Gary Schmidt war er die einzige Region, in der die liberale Moderne ihr Versprechen nicht eingelöst hatte. Die westliche Antwort auf den 11. September sollte deshalb weder ein Kulturkrieg sein, wie es die Rechten wollten, noch ein Rückzug, wie es manche Linke forderten, sondern, im Gegenteil, der verstärkte Export liberaler und moderner Ideen. Die Modernisierung arabischer und mehrheitlich muslimischer Gesellschaften war die große, unerledigte Aufgabe, die durch den 11. September noch dringender geworden war. Bei Politikeliten quer durch den westlichen Mainstream stieß dieses Argument auf offene Ohren. Die vermeintliche Rückständigkeit des Nahen Ostens und die politische und wirtschaftliche Malaise, die daraus resultierte, waren bereits vor dem 11. September 2001 ständig Thema auf internationalen Konferenzen gewesen. Im Jahr 2000 setzte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, UNDP, eine Arbeitsgruppe von mehrheitlich arabischstämmigen Wissenschaftlern ein, die im Laufe der folgenden Jahre mehrere Berichte zum Zustand der menschlichen Entwicklung in der arabischen Region veröffentlichte. Diese Berichte, von denen der erste im Jahr 2002 erschien, wurden zur Bibel der Modernisierer. Sie beschrieben ausführlich, wie die Region seit den 60er Jahren hinter den Rest der Welt zurückgefallen war. Während überall in der Welt die wirtschaftliche Produktivität stark angestiegen war, ging sie in der arabischen Region zurück. Und auch wenn die Alphabetisierung zunahm, verlief der Bildungsfortschritt nur langsam. Die Schulen waren schlecht und Frauen wurden systematisch benachteiligt. Das größte Problem war den Berichten zufolge die politische Situation. Der Nahe Osten war die unfreieste Region der Welt. Bürger hatten kaum Rechte, politischer Widerspruch wurde unterdrückt und Medien konnten nicht frei berichten. Nahm man das starke Bevölkerungswachstum und den Überschuss an jungen, perspektivlosen Männern hinzu, ergab sich eine Art sozioökonomisches Pulverfass, das früher oder später explodieren würde. Aus Sicht westlicher Politikeliten lieferten die UNDP-Berichte die perfekte Erklärung dafür, weshalb der Nahe Osten zum Nährboden für extremistische Bewegungen geworden war. Mehr noch, die darin formulierten Handlungsempfehlungen, mehr Bildung, Frauenrechte und politische Freiheit, entsprachen der liberal-modernen Agenda und bekräftigten den nach wie vor grenzenlosen Optimismus, was den Siegeszug der liberalen Demokratie betraf. Selbst ein Jahr nach den Anschlägen schrieb der liberale Professor Michael Mandelbaum, dass die Kombination aus Demokratie und freien Märkten unschlagbar sei, keine Rivalen mehr habe und sich unter amerikanischer Führung weiter ausbreiten werde. Sein Kollege von der Universität Harvard, Robert Rodberg, glaubte sogar, dass der Krieg gegen den Terror einen neuen Anstoß liefern würde, schwachen oder gescheiterten Staaten auf die Beine zu helfen. Der neue Imperativ des Staatsaufbaus, so Rodberg, übertrumpft den Terror. Trotz der dramatischen geopolitischen Situation gab es scheinbar keine Aufgabe, die für die liberalen Modernisierer zu schwierig war. Kein Problem, das nicht durch mehr Marktwirtschaft und liberale Demokratie gelöst werden konnte. Vor diesem Hintergrund waren die Positionen der Neokonservativen, die in Kapitel 1 beschrieben wurden, weniger außergewöhnlich, als es im Rückblick erscheint. Ihre Analyse der Missstände im Nahen Osten war mit den UNDP-Berichten größtenteils identisch. Hauptverantwortlich, so etwa der führende Neokonservative Fuad Ajami, seien nicht fremde Mächte, sondern lokale Herrscher, die ihre Bevölkerungen unterdrückten und nicht dazu in der Lage seien, für Jobs und angemessene Lebensbedingungen zu sorgen. Um vom eigenen Versagen abzulenken, hätten diese Herrscher versucht, die Frustration der eigenen Bevölkerungen auf Amerika und Israel abzuwälzen, wovon wiederum die Islamisten profitierten, die eine noch authentischere Version derselben antiwestlichen Narrative anbieten konnten. Die Konfliktlinie, die für die Anschläge vom 11. September entscheidend war, verlief demnach nicht zwischen Amerika und den Arabern, sondern innerhalb arabischer Gesellschaften. Die Wurzel des Konflikts war nicht Amerika, sondern ein Mangel an politischer Freiheit. Wenn Amerika überhaupt eine Schuld trug, so bestand sie darin, dies nicht früher erkannt und zu lange auf eine Politik vermeintlicher Stabilität gesetzt zu haben. Neokonservative und Liberale waren sich einig, dass Amerikas langjährige Unterstützung für Diktatoren und Königshäuser, die sich als Garanten amerikanischer Interessen präsentierten, aber in Wirklichkeit ihre eigenen Bevölkerungen gegen Amerika aufhetzten, zum Aufstieg der Islamisten beigetragen hatte. Ursache des in der Region weit verbreiteten Anti-Amerikanismus war aus dieser Sicht nicht, dass die Araber westliche Werte ablehnten oder dass der Islam und die Demokratie inkompatibel waren, sondern dass Amerika den Arabern das vorenthielt, wovon amerikanische Präsidenten mit großen Worten als Amerikas Mission sprachen, nämlich Freiheit. Der amerikanische Professor Michael Doran brachte es auf den Punkt. Sie unterstützen uns nicht, weil wir sie nicht unterstützen. Europa versus Amerika. Auch in Europa gab es Intellektuelle und Politiker, die diese Positionen teilten. Hierzu gehörten auch und gerade solche, die im politischen Spektrum eher links standen und den späteren Irakkrieg vehement ablehnten. Bestes Beispiel hierfür ist Joschka Fischer, der während der Anschläge vom 11. September deutscher Außenminister war. In seinem Buch »Die Rückkehr der Geschichte« beschreibt Fischer den 11. September als radikalste Antwort auf die Modernisierungskrise im Nahen Osten. Die Staaten in der Region seien korrupt, es mangle an innovativen Unternehmen und die Gewinne aus dem Verkauf von Öl und Gas würden verschwendet. Die politische Bilanz fiel noch düsterer aus. Die Gesellschaften werden meistens autoritär oder gar diktatorisch regiert. Demokratie, Menschenrechte, eine unabhängige Justiz, die Gleichstellung der Geschlechter und ein modernes Bildungssystem fehlen in vielen Staaten weitgehend. Schuld hieran, so Fischer, seien nicht die Amerikaner oder der Westen, sondern autoritäre Herrscher, die aus Angst vor dem eigenen Machtverlust jeden Fortschritt verhindern würden. Kritik an Israel, Amerika und dem Westen diene vor allem dazu, von den tatsächlichen Ursachen der Modernisierungsblockaden in der Region abzulenken. Radikale Veränderungen seien notwendig, um die Wurzeln des Terrors zu kappen. Die Stabilisierung des Status quo kann den dramatisch wachsenden Veränderungsdruck nicht auffangen. Spätestens seit dem 11. September ist es aus westlicher Sicht zur Gewissheit geworden, dass das weitere Festhalten am Status quo in dieser Region zugleich die Akzeptanz sehr großer und kaum noch kalkulierbarer Risiken bedeuten würde. Fischers Analyse, seine Beschreibung des Dschihadismus als eine Form des Totalitarismus und, nicht zuletzt, sein Ruf nach einer radikalen, von außen angestoßenen Modernisierung entsprachen nahezu vollkommen dem Framing der amerikanischen Neokonservativen. Er gab dies auch offen zu. Dem Grunde nach, so Fischer in seinem Buch, teilt Europa das strategische Interesse der USA an einer demokratischen Transformation der gesamten Region, um dadurch nachhaltig eine zukünftige terroristische Bedrohung auszuschließen. Der Unterschied zwischen den Neokonservativen und dem Rest der westlichen Politikeliten bestand nicht in der Zielsetzung, sondern in den Mitteln, mit denen diese Ziele erreicht werden sollten. Als Hegemonialmacht waren für die Amerikaner internationale Organisationen und internationales Recht immer schon weniger wichtig als für die Europäer. Doch selbst für amerikanische Verhältnisse war die Position der Neokonservativen extrem. Bereits im Oktober 2001 erklärte einer ihrer prominenten Vertreter, Richard Perle, dass ihm das Völkerrecht egal sei und Amerika internationale Unterstützung für seinen Krieg gegen den Terror weder nötig habe noch suche. Sogar die Solidaritätsbekundung der NATO nach den Anschlägen war ihm unangenehm. Wenn dadurch der Eindruck entsteht, dass wir die Zustimmung der NATO einholen müssen, dann ist diese Unterstützung eher schädlich als hilfreich. Eng hiermit verbunden war der Fokus auf den Einsatz militärischer Mittel. Aus Sicht der Neokonservativen gab es keinen anderen Weg, die brutalen Diktatoren, die der Modernisierung des Nahen Ostens im Weg standen, aus ihren Ämtern zu vertreiben. Demokratisierung bedeutete in ihren Augen Regimewechsel. Und Regimewechsel gab es nur, wenn Amerika dabei half, die unterdrückten Bevölkerungen von ihren Unterdrückern zu befreien. So sah es auch Bush, als er zu Beginn des Irakkriegs erklärte: Wir glauben, dass das irakische Volk Freiheit verdient und ihrer fähig ist. Sobald der Diktator entfernt ist, wird es dem gesamten Nahen Osten Beispiel für eine friedliche, selbstbestimmte Nation sein. Was hatte Europa dem entgegenzusetzen? Leute wie Fischer nahmen kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, den Ansatz der Neokonservativen zu kritisieren. Doch weder Fischer noch andere europäische Politiker formulierten eine praktikable Alternative. Nichts von dem, was europäische Politikeliten nach den Anschlägen vom 11. September vorschlugen, war dazu geeignet, das eigene, vollmundig vorgetragene Ziel einer demokratischen Transformation der gesamten Region zu erreichen. Im Gegenteil. Wie das folgende Kapitel zeigt, scheiterten auch die Europäer daran, eine fremde Gesellschaft von außen und innerhalb kurzer Zeit zu modernisieren.